Mein Name ist Theo Wenzke, ich bin Redakteur in der Zeitschrift Gegenstandpunkt, von der er bereits gesprochen hat. Im Gegenstandpunkt, der alle Vierteljahre veröffentlicht wird, wird auch ein Artikel erscheinen über das Thema Pegida für und gegen. Und heute versuche ich eine Diskussion zu machen unter dem Thema Argumente gegen Pegida. Das heißt nicht, dass wenn jemand da ist und für Pegida ist, dass er nicht für Pegida argumentieren darf. Im Gegenteil, es wäre sogar ganz nützlich. Dann können wir uns nämlich wirklich kontrovers unterhalten. Dass wir, der Gegenstandpunkt, Argumente gegen Pegida haben, ist vielleicht fast, wer uns kennt, liegt auf der Hand. Wir möchten gerne Argumente erörtern, die austauschen, falls es jemanden ärgert, was da demonstriert wird, kann man dem Ärger auch nicht bloß Luft verschaffen, indem man sich ärgert, sondern indem man Argumente hat, warum es falsch ist, als patriotischer Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes anzutreten. Denn das sind ja Leute mit Verstand wie wir auch. Dass der Verstand manchmal sich irrt, ist bei denen auch nicht so einmalig. Passiert jedem. Es ist bloß die Frage, ob der Irrtum, den wir analysiert haben, ein Kampf von patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Europas oder des Abendlandes, den Irrtum halten wir schon für ziemlich, gelinde gesagt, monströs. Weil es nicht ganz klar ist, wie kommt man eigentlich von dem ganzen Ärger, den man als Bürger dieses Staates und dieses Landes durchaus haben kann. Sei es als Student mit den Behörden des Ausbildungswesens. Sei es als Angestellter mit seinem Arbeitgeber. Sei es als Arbeiter in der Produktion. Mit dem Lohn oder was auch immer. Nicht wenige sind ja auch ausgeschlossen von der Arbeit, für unbrauchbar befunden. Sind arbeitslos, vorübergehend, manche sogar dauerhaft. Auch da gibt es begreiflichen Ärger. Aber wenn dann zum Beispiel die Mitgründerin der Pegida-Bewegung Örtel sagt gestern in der Günter-Jauch-Runde oder in Dresden, heute nicht, weil es ja abgesagt ist, aber bisher, solange es irgendein Dresdner Bürger, ich rede als Dresdnerin, das kann man also auch leipzigerisch sagen und erfurterisch, wenn man will, solange es irgendein Dresdner Bürger schlechter geht als einem Zugewanderten, ist es die Aufgabe Dresdens, dafür zu sorgen, dass das abgestellt wird. Was uns also erstaunt, oder mich erstaunt, ist, dass man den Ärger, wie gesagt, über Arbeitgeber, über Staat, über Ausbildungsinstitutionen oder was auch immer, wenn den ganzen Ärger übersetzen kann oder sich darstellen kann als das hat was zu tun mit dem Ausländerproblem oder damit, dass Ausländer einwandern. Da steht mir zunächst mal fassungslos davor. Warum? Da denkt man sich ja, vielleicht ist es ja die Geldfrage. Wenn jemand wenig verdient, vielleicht bloß Hartz IV hat, ist wirklich ziemlich wenig. Da kann man nicht gut leben. Eigentlich kann man nicht davon leben, um es genau zu sagen. Und dann hört man, da kommt ein Ausländer, ein Asylbewerber oder Bürgerkriegsflüchtling oder auch, was sie manchmal immer sagen, Wirtschaftsflüchtling an und bekommt auch die paar hundert Euro Hartz IV. steigert es die Armut? Kommt man dann mit dem Geld noch schlechter aus, als man schon nicht auskommt? Oder wenn man dann mathematisch ausrechnet, wie viele Ausländer sind in Dresden ansässig, die Hartz IV beziehen? Oder in Sachsen? Oder in ganz Deutschland? Und wie viele Einwanderer und Flüchtlinge kriegen auch so ähnliches Geld? Da fällt mir erstens auf, das Hartz IV war doch schon so niedrig, bevor die sogenannte Einwandererflut und Flüchtlingsflut losgebrochen ist. Ist doch gar nicht gesenkt worden dafür, dass man da auch Flüchtlinge mit Sozialhilfe beglücken kann. Das kann nicht einfach der Übergang sein, dann haben wir den Topf größer und dann kann man ihn anders verteilen. Das ist schon deswegen nicht drin, weil ja bekanntlich Hartz IV deswegen niedrig ist, nicht deswegen, weil der Staat kein Geld hat. Die haben üppig Geld, haben wir ja erlebt bei der Bankenrettung. Das ist doch deswegen so niedrig, weil, wenn jemand arbeitslos ist, dann soll er ein bisschen einen Stachel haben, sich zu bewerben, sich zu tummeln. Jetzt ist er zwar gerade für unbrauchbar befunden worden für Arbeitsstellen, er ist ja entlassen worden oder gar nicht erst eingestellt worden. Und wenn ihm mit Hartz IV, das ihm ja gewährt wird, bedingungslos, wenn ihm Hartz IV mit Hartz IV bedeutet, ohne dass das draufsteht, tu dich mal um, dass du endlich mal Arbeit kriegst, doch kannst du nicht damit leben, rechne es doch mal aus. Das steht alles nicht in den Bescheid drin. Aber das kann man dem Geld entnehmen, wenn man dann durch die Stadt spaziert und sich überlegt, was kann ich mit dem Geld denn anfangen? Oder dass mich bei der Wohnungsfrage mit Wohnungen ausstaffiert, was kann man damit schon für Wohnungen finanzieren? Da gibt es doch einen Grund dafür, dass das so gering ist. Und es hat, lang bevor Flüchtlinge angekommen sind, doch nichts zu tun mit Flüchtlingen. Wenn überhaupt, dann müsste man doch sagen, ja, wer bringt mich eigentlich in die Lage, mit 400 Euro auskommen zu müssen? Oder wer bringt mich eigentlich in die Lage, wenn ich entlassen worden bin? Und die meisten Entlassungen gehen doch bekanntlich nicht damit, weil die Nase schief gewachsen ist oder weil man sonst irgendwann mal blöd geredet hat. Es werden rationalisiert, es werden Fabriken zugemacht, weil es sich nicht lohnt für die in der Region oder im Land mehr. Man verlagert es vielleicht ins Ausland oder man rationalisiert, weil es produktiver zugeht, da braucht man nicht mehr so viel Arbeiter. Und dann wird man behandelt, wie wenn man schuld wäre dran mit dieser mickrigen Dotierung. Da müssen wir doch eigentlich auf andere Ideen kommen als die Ausländer, die Einwanderer, die Flüchtlinge. Mir ist aber am liebsten, ich müsste gar nicht spekulieren oder gar nicht rum überlegen, wie man dazu kommt. Wenn jemand hier ist, der genau das vertritt, fände ich prima, wenn er sagen würde, wie er von seiner Not oder von der Not anderer, man kann sich auch stellvertretend denken, wie er von der Not von Leuten, die in Sachsen oder in Dresden oder sonst wo wohnen, wo die Pegida-Bewegungen zurzeit laufen, wer eigentlich von den Problemen kommt zu, es hat was mit Flüchtlingsproblemen zu tun. Das wäre das Schönste, wenn jemand jetzt sagen würde, ja, übrigens ist kein großer Mut, es passiert nichts, außer, dass wir einfach an ihm streiten. Niemand wird schlecht anschauen, wenn er Argumente hier vorträgt. Deswegen haben wir draufstehen, Argumente gegen Pegida. Wir haben draufstehen, Bashing Pegida. Argumentieren möchten wir, ja? Ja, zwei Sachen. Also erstmal denke ich, dass das Hartz IV Geld, was ausgezahlt wird, dass da eine Wohnung dabei ist. Also dass man das nicht von den 400 Euro noch eine Wohnung finanzieren muss. Also das ist einfach eine inhaltliche Sache, wo ich denke, dass es natürlich Existenzminimum ist, aber trotzdem ausreichend, um zu leben. Meine Wohnung finanziert bekommt, plus das andere Geld noch hat. Und als Argument, Sie haben gesagt, ja, warum schiebt man das an Flüchtlinge? Natürlich ist es leichter, die Schuld bei anderen als bei sich selbst zu suchen. Und ich glaube, dass vielen Menschen einfach diese Reflexion fehlt. Aber dass, ich glaube nicht, dass Pegida nur eine Bewegung ist von Leuten, die Hartz IV empfangen oder die vielleicht bildungsferner sind. Ich will jetzt Hartz IV mit bildungsfern gleichsetzen. Aber ich glaube nicht, dass das das Einzige, dass es die einzige Gruppe ist, die bei Pegida mitmacht. Also ich denke, das sollte man noch bedenken. Habe ich auch schon angedeutet mit dem, man kann es auch stellvertretend denken. Wir wissen nach irgendwelchen Umfragen, dass ungefähr 45% der Pegida-Demonstranten keine Hartz-IV-Empfänger sind und keine Sozialfälle, sondern Leute mit normalen Berufen, mit mittelmäßig bezahlten Stellen, die also die Not nicht haben, die man vielleicht sich vorstellen könnte. Man kann sich den Standpunkt auch einnehmen, stellvertretend für andere. Man kann auch sagen, es stört mich, dass Leute, ja, Sie sagen, die sind selber schuld dran, mich stört es, dass Leute, und wenn es so wäre, dass man selber daran schuld ist, dass man entlassen worden ist. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, dass man zu großen Teilen selber daran schuld ist, wenn man sich nichts anderes sucht danach. Das ist ja das Problem. Wenn man also entlassen ist und die Langzeit, aber sonst sind ja welche, die nicht suchen. Die haben ja schon ihre 120 oder 300 Bewerbungen hinter sich und haben gemerkt, es wird nichts draus. Es gibt halt in manchen Regionen tatsächlich mehr Leute, die Arbeitsplätze brauchen, als Unternehmen Arbeitsplätze anbieten. Und wenn diese Schieflage ist, da kann man noch so schlau und noch so intelligent sein, es nützt dann gar nichts. Und wie? Das nützt dann gar nichts. Irgendwann ist es einfach alle besetzt und die Unternehmen können dann frei auswählen und können dann auch natürlich locker, weil es ja dauernd Konkurrenzbewerber gibt, locker austauschen. Wenn man auf einen Standort festgelegt ist. Ja, natürlich. Und man muss ja überlegen, ein Standort festgelegt, ja, wenn man Kinder hat und wenn man ein bisschen älter ist, dann ist es nicht so einfach zu sagen, da gehe ich halt mal nach Sylt oder nach, anderswohin, nach Ostfriesland oder ich gehe nach Oberbayern und mache dort Kellner. Ja, was macht man mit der Familie derweil? Die bleibt dann hier und wo es bleiben die zwischenmenschlichen Beziehungen? So einfach ist das nicht, mobil zu sein. Klar, aber es gibt ja auch einen Teil, der das einfach nicht. Wie gesagt, das sind ja die Probleme alle und jetzt frage ich doch, wie kommen wir davon, und das mag ja eine Mischung sein aus objektiven Faktoren und subjektiven Faktoren, wie kommen wir dann auf die Idee, es können dann Flüchtlinge liegen. Das möchte ich dann mal überlegen und was eigentlich dann so jemandem zu sagen wäre und davon abzubringen, mach mal nicht, wie Sie sagen, die Schwächsten verantwortlich für das, was hier läuft, das ist doch nicht ganz in Ordnung. Ja? Ich habe gar keine Meldung. Nee, das ging noch um die Arbeitsplätze, aber das ist ja eher ein Anwendung. An was? Also zu den wirtschaftlich starken und schwächeren Regionen von wegen der Flexibilität. Gerade in Thüringen haben wir einige Branchen, die händeringend nach Leuten suchen. Und in Branchen und Regionen in den alten Bundesländern ist das nicht der Fall. Also da muss man auch differenzieren. Ja. Aber man kann ja auch vielleicht. Das ist ein Beitrag, um das ein bisschen einzufangen. Auch standortunabhängig, wenn man mal die Masse der offenen Stellen oder da, wo Leute gesucht werden, ins Verhältnis setzt zu denjenigen, die einen Job brauchen, dann haut das nicht hin mit der Vorstellung, dass die Leute selbst dran schuld sind, dass sie das nicht haben. Es mag für den einen oder anderen Auskunft Möglichkeiten geben, aber als grundsätzliche Erklärung dafür, dass die Leute als Arbeitslose in einer, ziemlich schlechten materiellen Lage stecken, taugt es nicht. Ja? Ich schrieb neulich arbeitslos im Leserbrief, wenn ich vom Jobcenter komme mit dem Papier, was ich anderen mitgebe, dann hat der Arbeitgeber den Vertrag schon fertig, da steht der Lohn drin, da wird gar nicht mehr drüber verhandelt. Und das, diese Art Erpressung, meine ich, dass man immer mehr gezwungen ist, gab man sogar eine Zeit, da durfte es nicht weniger als ein Drittel vom letzten Nettolohn sein. Das gibt es heute gar nicht mehr. Heute muss wirklich jede Arbeitsstelle angenommen werden. Und dadurch sinkt der Lohn bei den anderen im Laufe der Zeit auf breiter Front auch. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt hinter dem Hartz IV. Da sieht man auch, an wessen Interesse das ist. Ne? Deutschland war vor 10 Jahren mal ein Hochlohnland. heute ist es ein Niedriglohnland, kann man sagen. Ich wollte ganz schnell was sagen, wir sind hier haben uns hier eingeschlichen von der Donnerstagsdemo gegen Hartz IV. Wir sind da seit 10 Jahren, protestieren wir da, tapfer auf dem Acker und hatten auch heiße Diskussionen neulich über zur Pegida und die Wut auf die Regierung und auf die Unterdrückung im Betrieb spielt eine ganz große Rolle. Und die Pegida soll die Regierung stürzen und abschaffen. Und ich habe gesagt, ja, willst du dann eine faschistische Diktatur? Das ist mir egal, Hauptsache die Regierung ist weg und geschimpft. Bis dann ein Kollege sagt, ja, warum bist du nicht im Herbst zur zentralen Montagsdemo gegen Hartz IV nach Berlin mitgekommen? Da war er ruhig. Und ich glaube, bei ganz vielen steckt dahinter so der Wunsch nach einem starken Mann, der für mich die Kastanien aus dem Feuer holt, und das ist diese Pegida. Nach oben buckeln, nach unten treten. Also, dass man dann auf die Migranten tritt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was für ein Argument, ist das schon ein Argument, wenn man sagt, du buckelst nach oben und kriegst nach unten. Das Argument, dann werde doch selber aktiv, wenn du unzufrieden bist, kämpfe doch. Das ist ein gutes Argument. Gegen Pegida, ja. Weil die kämpfen doch gerade. Nee, gegen die Anhänger von Pegida. Kämpf doch selber für deine Interessen und hoffe nicht, dass die Pegida für dich eine bessere Situation schafft. Das war ja bei ihm der Fall. Ne? Aber auf die Straße gehen ist ja eine Form von Kämpfen für seine Interessen. Also die Leute treten ja dafür ein, indem sie auf die Straße gehen. Und wenn man, also ich weiß nicht, wie weit man da kommt, jemandem zu sagen, tu selber was dafür, wenn es die Möglichkeit gibt, sich an eine Gruppe anzuschließen, die in der breiten Masse versucht, was zu tun. Es gibt halt Leute, die immer nur schimpfen und schimpfen. Also, ne? Vielleicht ist es ein bisschen formal, wenn man einfach sagt, die kämpfen ja. Man muss ja auch überlegen, haben wir denn auch den richtigen Gegner oder die richtige Ursache im Blick? Und bei der Beurteilung bei der Pegida, die hätten doch vielleicht auf die Montagsdemonstration von euch gehen sollen, die, als sie noch, da gab es ja auch mal ganz schön große. Man könnte es ja wieder groß machen, wenn man wollte. Die Frage ist ja die, bei der Pegida, wenn man die beurteilt, fehlt mir jetzt noch der Punkt, wie kommen Sie denn gerade auf Islam? Wie kommen Sie denn gerade auf Leute, die einen fremden Glauben haben, Leute, die aus dem Ausland stammen, Leute, die, ja meinetwegen, sind welche unter Ihnen, aber wenn man schon den Formalismus hat, nach oben buckeln, unten treten, in Deutschland gäbe es auch ganz immer ja Leute, auf denen man trampeln könnte, die auch unter einem stehen. Da muss man jetzt nicht unbedingt die Ausländer raussuchen. Also das Ausländerargument, das müsste man vielleicht schon auch mal ein bisschen einbeziehen in die Überlegung. Wie kommt ein Mensch darauf, ausgerechnet die Grenze zu machen zwischen Deutsche und Ausländer? Ja? Ist dann in das Stück drin, wir Deutsche, unser Staat, also irgendwo drüber drin, wenn ich sage unser Staat, ja, was heißt denn unser Staat? Mein Computer, das ist der mir gehört. Der Staat gehört mir wirklich, ja? Nur noch eine Verständnisfrage, also Pegida ist ja jetzt, also so wie ich es verstanden habe, nicht vorwiegend gegen Flüchtlinge, sondern gegen die Islamisierung. Also eine Islamangst. Oder nicht? Also weil wir sprechen die ganze Zeit gerade über Flüchtlinge. Was natürlich wahrscheinlich auch ein Aspekt davon ist. Aber es geht ja eigentlich gegen die Islamisierung des Abendlandes. Was ja doch zwei Paar Schuhe sind. Richtig. Richtig. Und Sie sagen ja auch Europäer, europäische Patrioten. Also nicht deutsche Patrioten, sondern europäische Patrioten. Oder, ja. Pegida heißt es ja, patriotisch Europäer. Also es ist nicht einfach ein deutsch nationaler Standpunkt, richtig. Jedenfalls stellt er sich auf als Abendländer gegen oder Europäer gegen Islam. Damit ist Islam als uneuropäisch charakterisiert. Also können wir sagen, es ist nicht einfach ein Nationalismus, wie man ihn klassischerweise kennt, Deutschland vor, noch ein Tor, oder Deutschland, Deutschland über alles, oder was auch immer, sondern es steht auf als europäischer Patriotismus. Das sind also Leute, die schon offenbar den Standpunkt mitgekriegt haben, oder die Tatsache mitgekriegt haben, dass dieses unser Staat oder unsere Obrigkeit, unsere Regierung in Europa mittlerweile etwas supranational geworden ist. Ja? Ich würde nicht sagen, dass man das so sagen kann, weil die Bewegung heißt zwar politisch europäer, aber trotzdem werden ja Deutschlandflaggen gesprochen und trotzdem wird gesagt, wir sind das Volk. Und ich glaube, letztendlich geht es aber, ist der Kern von Pegida diese Erstärkung von der eigenen Person durch die Abgrenzung von anderen. Also es ist ja letztendlich ziemlich klassisch, es ist ein bisschen was von so Kriegs- oder Demonstrationsromantik, würde ich sagen, dass wir gestärkt sind durch diese, also man ist als Gruppe eben gestärkt. Auch, ich glaube, es hängt auch irgendwie damit zusammen, diese Fremdenfeindlichkeit irgendwie mit dem Gefühl, dass man zum Beispiel nicht immer alles versteht, was Leute sagen, wenn man auf die Straße geht, und dann fühlt man sich irgendwie übergangen oder so, und dann schließt man sich eben ganz stark zusammen gegen die, von denen man sich angesprochen sieht. Ja, bloß die Frage ist doch, von wem ist man denn übergangen worden? Wenn das tatsächlich der Ausgangspunkt sein sollte, man fühlt sich übergangen. Da frage ich mich doch, von wem eigentlich? Doch am allerwenigsten von islamischen Einwanderern. Ja, natürlich. Ja? Er ist doch übergangen worden von Deutschen oder von anderen Europäern, die halt bei uns mit ihm zusammen, entweder zusammenarbeiten oder gegen ihn arbeiten, oder jedenfalls mit denen irgendwie ein gemeinsames ökonomisches und staatliches Leben führt. Von denen ist er übergangen worden. Und dann macht er den Übergang zu, jetzt suche ich mal freihändig Fremde. Warum eigentlich Fremde, ja? Ja, ich meine, es war ja bei Hitler letztendlich nichts anderes. Es war ja auch eine Identifikation, die man hatte. Wir sind gut, die anderen sind schlecht. Man hat sich als, ja, sozusagen als weiß ich nicht, Herrenrasse oder so dargestellt und hat die anderen ausgegrenzt. Aber die Frage ist ja eigentlich, warum gerade gegen den Islam? Also man könnte sich ja auch gegen alle anderen, weiß ich nicht, Leute abgrenzen, aber man macht es spezifisch gegen den Islam, und das ist ja die Frage. Ich meine, dieses Abgrenzungskriterium, das ist ganz oft, das ist auch bei den Nationalsozialisten oder ähnlichen Leuten, aber das ist ja nicht so der Ursprung. Also warum gerade gegen den Islam? Das, oder? Ja. Ich glaube, das spielt Angst eine große Rolle durch die ganzen Berichterstattungen über ISIS und so weiter, über gewisse Koran, Suren, wo gewisse Sachen drinstehen, die vielleicht manchen Leuten Angst einjagen und die in den Augen von manchen Leuten nicht der Grundordnung der BRD entsprechen. Und da irgendwo ein Kanal gefunden wurde, das so zu zeigen. Das ist vielleicht auch nur ein Punkt von vielen, wo Leute da mitlaufen. Ja. Aber warum es vielleicht gerade der Islam ist und nicht der Buddhismus oder sonst irgendwas. Ich meine, die von der Ausgangsfrage, man fühlt sich übergangen oder man fühlt sich schlecht behandelt, ist eigentlich die nächste Frage nicht ein Warner ausgehend der Islam, sondern ist, meine ich doch, die nächste Frage, die, und warum sucht man sich dann ausgehend Fremde? Dass man jetzt da in dem Fall die islamischen Einwanderer nimmt, ist eine Besonderheit, die man sich vielleicht noch zusätzlich zu erklären hat, aber wir hatten doch die Sache vor 20 Jahren, 25 Jahren, da waren noch gar nicht die islamischen Einwanderer das Spezielle, da waren es überhaupt Ausländer. Also das immer so etwas wie die Nicht-Hierhergehörigen, warum wendet man sich gegen die? Und da wäre doch ein erstes Argument gegen jemanden, der sagt, sei es Ausländer überhaupt, sei es speziell islamisch, glaube ich, Ausländer. Wenn du ausgehst von der Ungemach oder von dem, was dir angetan worden ist oder wie du schlecht behandelt worden bist hier, dann wehrst du dich im Namen des Kollektivs hier, indem du schlecht und von dem du schlecht behandelt worden bist, gegen Äußere, als ob das ein Mittel wäre. Als ob du dich besser stellen würdest, wenn du dich mit denen zusammentust, von der übrigens die ganzen Schädigungen herkommen. Das waren ja gar nicht die Einwanderer, die waren ja noch gar nicht da. Die ganze Lebensgeschichte war ohne die bisher. Jetzt sind sie plötzlich da, noch zudem in Ostdeutschland sehr wenig, aber die Zahl ist nicht wichtig. Aber man kann auch über ganz wenige sich aufregen. Jetzt sind sie plötzlich da und jetzt sagt man nicht, ja Moment mal, jetzt kommen meinen wir noch zusätzliche dazu, kann man da neu drüber reden. Aber eigentlich ist doch alles, was mich belästigt oder was mich belastet, Da waren doch die Urheber keine Einwanderer, keine Fremden, sei es Ausländer überhaupt oder islamische Einwanderer. Das waren doch Deutsche oder es waren doch hier zugelassene Ausländer, wie zum Beispiel meine europäische Unternehmen, die auch in Deutschland aktiv sind. Da ist doch das erste Argument, du scheinst offenbar einen Übergang zu machen von, du wirst verletzt oder geschädigt von Leuten aus deinem Volk oder aus deinem nationalen oder supranationalen Kollektiv, suchst gar nicht den Grund, warum, woher das kommt, sondern machst den Übergang, das gehört nicht, das passt eigentlich nicht dazu. Jetzt suche ich mal welche, die irgendwie, ja vielleicht vom Standpunkt her, die gehören doch eigentlich gar nicht hierher. Was haben die hier überhaupt verloren? Und wenn man den Standpunkt, den Übergang macht von, wenn es mir hier schlecht geht, dann muss irgendwie das Kollektiv, der Staat, die Regierung, die Verwaltungen, die müssen irgendwie schlecht ticken, die sind nicht für, die kümmern sich nicht um diejenigen, um die es ihnen zu gehen, um die es ihnen zu gehen hat, nämlich den Deutschen oder den hier zugelassenen Einwanderern. Sagen wir um andere. Und diesen Übergang, von dem Übergang, ist es dann vielleicht auch letztlich zufällig, weil man auf der Ausgang auf islamische Einwanderer kommt. So ist vor, wie gesagt, vor 25 bis 30 Jahren zufällig war, dass man da nicht auf islamische, sondern auf andere Einwanderer gekommen ist. Es war schlechthin die nicht dazugehörigen, die kein Recht haben, hier zu sein. Ja? Also hier ist auch noch ein Punkt, ich weiß nicht, wer es zuerst macht. Ja, ich glaube, ich möchte Ihnen gerne jetzt doch ein bisschen recht geben, und ich glaube, meine persönliche Meinung ist, man gibt den Fremden deshalb schnell die Schuld, weil es der einfachste Weg ist, oder das einfachste Ziel ist. Aus diesem, ja, volksgemeinschaftlichen Denken heraus, den meiner Meinung nach viele Pegida-Anhänger noch in sich tragen, beziehungsweise dieser deutschen Identität heraus, die, ich glaube, für die eine sehr große Rolle spielt. Weil es ist einfach, glaube ich, der einfachste Weg, da im ersten Moment den Fremden, der nicht zu dieser Volksgemeinschaft gehört, die Schuld zu geben. Darf ich mal persönlich sagen, verhältst du dich auch so oder fallen Sie sich auch so, dass wenn irgendjemand querkommt, dann holt sich irgendeinen anderen her? Das ist doch nicht normal. Was ich so sagen, das ist doch das Erste, was wohl auf Sie kommen. Das ist doch nicht das Erste. Kann doch gar nicht sein. Also wenn ich mich über jemanden ärgere, sei es aus der Familie, sei es aus sonstigen Kollektiven, in denen ich mich bewege, dann komme ich doch nicht als Erstes auf ganz Ferne, ganz Fremde, die gar nichts damit zu tun haben. Dann ärgere ich mich über meine Frau, oder über meine Kinder, oder über meinen Onkel, oder über meinen Vorgesetzten, über meinen Professor, was immer es sein, das ist doch der Punkt, über den ich erstmal ärgere. Dass es das Erste ist, sondern wahrscheinlich, dass es das Einfachste ist, um mögliche Selbstzweifel oder Ähnliches zu überspielen, die halt in dem Moment einfach unangenehm sind. Oder sicher auch das uns Nützlichste, das strategisch Dümmste, was man machen kann. Und diese strategische Dummheit muss man doch erklären. Ich kann einfach sagen, das ist das Einfachste, also macht man es. Jetzt hat man doch irgendwie das Problem gehabt, man ist irgendwie schlecht behandelt worden, will sich dagegen wehren, sucht sich explizit nicht den Vorgesetzten oder den Partner oder wen auch immer, wer es einmal sein mag, oder den Chef, sondern man sucht sich einen zufälligerweise angetaperten Einwanderer. Doch absurd. Also das ist keine gute Erklärung. Ja? Ja? Ja, dazu wollte ich nur sagen, ich glaube, es ist die primitivste Form der Vergemeinschaftung und man findet es überall auf der Welt, dass eben, weil man eben ein Wir-Gefühl kreieren möchte, dass man dann eben auf andere irgendwie, ja, den anderen ausschließt. Und das mit dem Islam, das war eben das, warum ich gefragt habe, diese Frage gestellt habe. Ich glaube eben nicht, dass es zufällig ist, wie Sie das gesagt haben. Ich glaube, dass es bewusst dadurch ist, dass einfach die Menschen, das ist meine Meinung, nicht aufgeklärt sind, dass in den Medien einfach negativ Schlagzeilen nur über den Islam und den Muslimen verbreitet werden, man keine positiven Beispiele sieht. Und wenn man den persönlichen Kontakt zu Muslimen nicht hat, wie das in Thüringen zum Beispiel ist, in Thüringen es gab jetzt eine Umfrage bei der Thüringer Allgemeinen Zeitung, 75% aller Thüringer oder 65% haben Angst vor dem Islam. Völliger Quatsch, die haben überhaupt keinen Kontakt zu Muslimen, aber sie werden eben mit diesem medialen Bild konfrontiert und deswegen denke ich eben nicht, dass es eine zufällige Erscheinung ist, sondern dass es eben bewusst und vielleicht auch durch Regierungsversagen, das einfach nicht aufgeklärt wurde, dazu gekommen ist. Ich Ich habe eine Idee zum jetzigen Stand der Debatte. Nämlich, also es kommt mir so ein bisschen so vor, als würde jetzt diskutiert werden von einer gewissen Einigkeit her darüber, naja, dass ja sowas wie eine Forderung oder eine Position, es liegt an Flüchtlingen oder es liegt an Moslems oder sowas, dass da wenig dran sei. Stattdessen ist das die eine Variante, ist der einfachste Weg, irgendwie sich was zu erklären, oder es gibt noch die Variante, irgendwie ist es so ein Naturbedürfnis, so kam es mir so vor, irgendwie ein Wir zu kreieren gegen was anderes, das ist dann, und dieses Wir ist dann stärkbar in dieser Abgrenzung und so weiter. Wenn man, also ich würde einen Vorschlag machen an der Stelle, und zwar, also weil mir das so verdächtig schnell geht, nämlich, was haltet ihr davon, wenn man mal ein Stück weit darüber redet, was macht denn diese Vorstellung oder was ist denn dran an dieser Vorstellung, beziehungsweise was ist der Ausgangspunkt, den wir jetzt eben beispielhaft hatten, naja, da sind die Menschen unzufrieden mit ihrer materiellen Lage beispielsweise, ne? Also Hartz IV oder was weiß ich, was auch immer, und kommen dann, das war die Variante mit, kommen dann, weil das der einfachste Weg ist, auf Islam, sei irgendwie dran schuld oder sowas. Wenn man mal bei einer von den Seiten bleibt und das mal gemeinsam irgendwie auf Plausibilität prüft, bevor man schon gleich so schnell den Sprung macht zu der Frage, ja, aber wo kommt denn das her, wo kommt denn das her? Also, wisst ihr, was ich meine ungefähr? Vielleicht folgenden Punkt würde ich in Ergänzung sagen, auch von der Debatte, die wir gerade gehabt haben. Man sucht sich Schwächere, und zwar Fremde. Vielleicht ist der Hammer ein Punkt da noch nicht präzis gefasst. Wie ist denn eigentlich der Ärger beschaffen? Beschwerde sich wirklich darüber, dass 400 Euro nicht reichen? Ist es einfach der Vergleich, was braucht eigentlich ein moderner Mensch in einer modernen Gesellschaft mit hoher Produktivität? Was gibt da alles? Da ist man von vielen ausgeschlossen natürlich. Und da sagt er, ich brauche mehr. Ich glaube, dass damit die Unzufriedenheit oder der Ärger richtig charakterisiert ist. Da muss noch ein Moment drin sein, und das ist ungerecht. Da muss noch ein Moment sein, und das ist nicht in Ordnung. Man überführt das, was einem schlecht geht, in irgend so einen Moment von, es geht aus der Welt an Ungerechtigkeit um. Und jetzt möchte ich mal wissen, worin die besteht. Ist es denn in Ordnung, sagt die Frau Oertel, dass ein Dresdner, solange es einem Dresdner schlecht geht, und einem Ausländer geht es besser, dass dann ein Dresdner Oberbürgermeister oder Dresdner Behörde nicht alles dran setzt, erstmal den Deutschen besser zu stellen? Das ist doch nicht einfach eine mathematische Frage, wie viel brauche ich zum Leben, sondern es ist doch eine in moralische Bewertung überführt, das ist ein Unrecht, was mir geschieht. Wenn man den Unrechtsgedanken mit einbringt, dann wäre doch die Frage die, dann sind also falsche Profiteure unterwegs. Die Logik des falschen, der Suche nach falschen Profiteuren, vielleicht kommen wir dann auch dazu, dann ist es relativ gleichgültig, welche falschen Profiteure man findet. Wenn es aber dann auch noch solche sind wie die islamischgläubigen, die ja nicht selber erst einmal ziemlich unschuldig dran sind, sondern nach ungefähr 2011 war der große Knall in New York, 2001, nach ungefähr 15 Jahren, also alle 15 Jahren Kampf des Westens gegen den Islamismus und Verdächtigung des Islams als letzte Quelle des Ismus. Na, wenn das 15 Jahre lang jetzt immer so in der Debatte drin ist und der Krieg gegen den Terror und so weiter, und jetzt Paris war ja noch gar nicht, aber jedenfalls immer der Verdacht war, aus dem islamischen Bereich kommt eine Riesengefährdung zustande für unser modernes Leben. Und die Unzufriedenheit denkt sich zugleich, es ist nicht gerecht, wie mir geschieht. Da müssen falsche Profiteure sein. Und dann braucht man sich doch bloß mal umschauen. Wer wird denn eigentlich alles als falsche Anwesende oder als gefährliche Anwesende bezeichnet? Unter anderem die Islamischgläubigen, jedenfalls die Islamischgläubigen, die dann durchdrehen und Terroristen werden. Ich bezweifle übrigens, dass die Presse nur schlechte Sachen über den Islam schreibt. In der Presse stehen sehr viele Verstehensartikel, sehr viele Erklärungsartikel drin. Aber jemand, der mal den Verdacht hat, an denen könnte was schief dran sein, der fühlt sich durch Artikel, in denen der islamische Glaube gerechtfertigt oder differenziert betrachtet wird, überhaupt nicht beruhigt. Der denkt sich eher, na, die haben es nötig offenbar. Die haben es offenbar nötig, den reinzuwaschen, wo doch auf der anderen Seite ganz klar ist, die ganze hauptstrategische Linie ist doch Kampf gegen Islamismus. Und der Islamismus, der geht mit Islam los. Also insofern ist, glaube ich, die Frage, warum es dann auf die islamische Glaubensrichtung geht oder Kultur, kein großes Rätsel mehr. Das große Rätsel ist, oder das entscheidende, der entscheidende Schritt wäre, man muss seine materielle Benachteiligung als Benachteiligung, als Unrecht, seine materielle Schlechterstellung, als Unrecht, als gehört sich nicht, falsche Profiteure. So, jetzt haben sich viele gemeldet. Ich würde mal sagen, da hinten war mal jemand, hier und ihr drei. Da vorne, ihr drei, das hat es auch übrig mit. Okay. Ja. Also ich würde, also das klingt ja jetzt wie etwas, was schon passiert ist. Also ungerecht behandelt heißt, es ist schon passiert. Aber ich glaube, und irgendwie wird immer wieder auf die Hartz-IV-Leute abgestellt, aber es ist ja nachweislich durch Umfragen etc., sind es ja eben gerade nicht die Mehrheit, die dort mitlaufen, sondern das ist eher was Zukunftsgerichtetes. Die haben Angst vor etwas, Angst davor, dass etwas passiert. Und Angst, das Blöde oder Gute in dem Fall, Angst ist, dass es halt etwas Emotionales und nichts rational Erklärbares ist. Das heißt, mit wirklichen Ungerechtigkeit bereits schon empfunden Argumenten ist da, glaube ich, echt schwer zu kommen. Und da sind Leute, die jetzt arbeiten gehen, die sich jetzt irgendwas aufgebaut haben und die irgendwie ihre Fälle, sag ich mal, davon schwimmen sehen und gegen den Staat, dieses ominöse Wesen, nichts machen können und sich in dieser Ohnmacht irgendein Ventil suchen, wie sie eine Stimme bekommen können. Und im Moment ist die einzige Möglichkeit für diese Leute, gehört zu werden, nach Dresden oder wo auch immer hinzufahren, sich in diese 10.000 einzubringen. Man kann doch die Logik, die man für die Gegenwart und die vergangenen Unbill, die man erlitten hat, auch in die Zukunft anwenden. Man kann auch sagen, ich habe Angst vor der Zukunft, ich sehe vor mir Abstieg oder was? Ja. Das ist Unrecht. Das Beurteilen als ungerecht oder Unrecht, mich geschieht Unrecht, geht auch in die Zukunft. Und dann auch der in der Zukunft erst sich bedroht sieht, sucht sich dann, wo sind denn die Schuldigen, wo sind denn diejenigen, die da verkehrt auf der Welt sind? Dann wäre das wäre ja kein Einwand gegen das Argument, was ich noch hinzugebracht habe, zum es geht einem nicht so gut, jetzt oder in der Zukunft, das ist gleichgültig. Und das ist nicht in Ordnung, da findet was statt, was nicht rechtmäßig ist im moralischen Sinne. Ihr zwei, ja. Ja, also mein Punkt ging eigentlich in dieselbe Richtung, weil es eben, wie Sie selber auch schon gesagt haben, 45% Hartz-IV-Empfänger bei den Regierungsdemonstrationen. Nicht-Empfänger. Nicht-Empfänger. Gut, dann sind es 55% Hartz-IV-Empfänger. Die Zahl hat sich vorhin bezogen auf 45% besser verdienende Mittelstand, hat er es genannt. Von den Hartz-IV-Zahlen habe ich nicht, wie viel Prozent davon Hartz-IV sind. Auf jeden Fall unter 50% wahrscheinlich. Das heißt, die Bewegung ist nicht genau, wie es meine Vorrednerin auch gesagt hat, und läuft es nicht auf Verlustängste oder Abschiedsängste der Hartz-IV-Empfänger beziehen. Das wollte ich einfach nur nochmal einwerfen, das wäre halt dasselbe gewesen. Ja. Weil die soziale Struktur von Pegida eben nicht ist, das sind alles nur irgendwelche, weiß ich nicht, Wutbürger, die keinen Job haben, sondern es sind eben auch Mittelschichtbürger. Ja. Und die haben vielleicht einfach Angst vor dem Einfluss des Islam auf die deutsche Kultur. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Und nicht unbedingt, dass sie Arbeitsplätze oder Angst vor wirtschaftlichen Verfall oder irgendwas, sondern Angst, dass der Islam entscheidenden Einfluss auf die deutsche Kultur nehmen könnte. Das ist jedenfalls das, was ich meistens höre, wenn man irgendwie im Fernsehen Interviews sieht. Und das wird gar nicht angesprochen. Das finde ich, ist ein entscheidender Punkt. Ja. Ich wollte nämlich was Ähnliches sagen, aber ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube nämlich, dass die Ursache von der Pegida-Bewegung nicht unbedingt eine wirtschaftliche Benachteiligung ist oder überhaupt das Gefühl einer Benachteiligung, unabhängig davon, ob die besteht oder nicht, sondern ich glaube, was zuerst da ist, ist diese Angst vor Fremden, und dann sieht man die Benachteiligung eher als Rechtfertigung für diese Angst vor Fremden. Das heißt, zuerst denken diese Leute, es gibt viel zu viele Ausländer hier, oder Ausländer sind irgendwie schlecht, oder der Islam ist böse, oder gehen nach Deutschland, und danach sagen sie erst, und das sehe ich daran, dass mein Einkommen ganz gering ist. Deshalb hat man, glaube ich, auch ziemlich viele Kinder, die halt irgendwie nicht so erzogen werden, wie wir das uns wünschen, die sagen würden, die irgendeine Fremdenfeindlichkeit gegenüber anderen entwickelt haben, hat man mehr als Kinder, die jetzt sagen würden, ich bin wirtschaftlich benachteiligt durch irgendwas, was ich nicht beeinflussen kann. Also ich glaube irgendwie, dass man zuerst eine Fremdenfeindlichkeit entwickelt, bevor man die Idee entwickelt, dass man selber das Einkommenrecht geschehen ist. Die Fremdenfeindlichkeit, da hatten wir vorhin auch schon mal. Das heißt aber dann, es gibt ein Kollektiv, zu dem habe ich Vertrauen, das ist die Deutschen oder die Europäischen. Und dann ist die Frage, wie kommt eigentlich das zustande? Wenn man doch mit Leuten überhaupt Zoff hat, dann sind sie meistens aus dem Kollektiv und nicht mit Fremden. Also wo kommt diese Fremdenfeindlichkeit her, diese quasi vorgängige? Ich möchte auch noch darauf hinweisen, da müsste ich dann auch noch untersuchen, wovor haben Sie eigentlich dann Angst, wenn Sie sagen, der Islam bedroht die deutsche Kultur? Denk mal an Folgendes. Es gab ja schon mehrere Einwanderungswellen. Heutzutage, wenn man gut essen geht, gehen wir nicht zur Schlachtschüssel um die Ecke. Die gibt es auch schon kaum mehr, solche Wirtschaften. Dann gehen wir zum Italiener. Ziemlich fremd. Da ist unsere deutsche Esskultur ziemlich überfremdet worden. Und hat das deutsche Volk Angst vor dem Italiener? Zumal dem mit Gastronomen? Überhaupt nicht. Es liebt ihn. Das passt nicht so ganz mit fremd. Ja? Das wird dadurch dann wieder gerechtfertigt, dass der Italiener, wenn es denn ein Italiener ist, in den meisten Fällen kommen die ja, können die nur Buona Notte und dann hört es schon auf. Dass der Taubella, können sie auch machen, wenn man dann wirklich auf Italienisch bestellt, sind es irgendwie Makedonier oder so, ist auch sehr witzig, dass die was machen. Also die sitzen nicht da und sagen, in den Köpfen der Pegida-Leute, und sagen, oh, Staat hilft uns, sondern die arbeiten. Und in dem Moment ist es gerechtfertigt, weil sie sich beteiligen. Und der typische Pegida-Anhänger ist ja, wie war das, 50, Hochschulabschluss und männlich oder so. Also eigentlich alles, worüber wir gerade nicht diskutiert haben. Ja. 45, Hochschulabschluss und männlich, ja. Ja. Ja. Das verstehe ich jetzt aber nicht, wie, also das Argument dafür, also ihr habt jetzt gesagt, oder du hast jetzt gesagt, oder dass Fremdenfeindlichkeit nicht entsteht aus dem Gefühl, dass man wirtschaftlich schlechter gestellt ist oder ungerecht behandelt wird. Aber jetzt sagt ihr, aber gegen den Italiener entwickelt man keine Fremdenfeindlichkeit, weil der beteiligt sich ja an unserer Wirtschaft, also dass er nicht schlechter gestellt ist. Das würde doch jetzt aber dem widersprechen, was da vorne sagt. Dass wir nicht finanzieren müssen. Ja, also dann entwickle ich dem gegenüber kein Unrechtsgefühl, weil der wird ja, also der bekommt ja nicht das, was ich nicht bekomme. Also entwickle ich dem gegenüber keine Fremdenfeindlichkeit. Ja, das heißt im Umkehrschluss. Ja, aber das entkräftet ja dann das, was davor gesagt wurde. Das wurde ja auch von anderen Personen gesagt. Ja. Okay, sorry, dann hat es vermixt. Dann war es jetzt nicht. Ja. Ich glaube, das ist gerade der Punkt, dass dieses, wenn wir mal bei dem italienischen Restaurant mit den Öffnungszeiten, die dem Essensrhythmen des Deutschen entsprechen und Sachen auf der Karte stehen, die er kennt, er war da irgendwie schon mal im Urlaub, so. Also es ist halt was Bekanntes, aber der Islam oder die Muslime. Also, klar hat man vielleicht hat man ein Bild, aber es ist sowas, man kennt es einfach nicht. Also, man. Ja. Also, jetzt sind hier drei Wortmeldungen. Ja, das ist bestimmt ein Moment, warum auch in Thüringen da zunächst mal große oder Sachsen Abneigung ist. Oder warum das auf fruchtbaren, eher auf fruchtbaren Boden fällt. Also, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, das war schon lange als Schmelztiegel verschiedener Nationalitäten und hat sich auch gezeigt, dass das sich sehr positiv ausgewirkt hat. Ne? Dass die Leute sind dort wirklich sehr, sehr offen, oder Hamburg, ne? Wo aus allen Ecken der Welt da Nationalitäten da sind. Aber ich wollte ganz energisch dem widersprechen, dass die Fremdenfeindlichkeit zuerst im Menschen drinsteckt. Also, da kann man wirklich beweisen, dass das immer von oben geschürt worden. Also als normaler Mensch macht man vielleicht seine Witzchen über die Bayern oder Afrikaner oder so und man schlägt sich nicht den Schädel ein. Also ich habe sogar noch von einem linken Afrikaner, der hat ausgeführt, wie in seinem Land einem Volksstamm erklärt wird, euer Feind ist ein anderer Volksstamm, der 400 Kilometer wegholt. Und die sind die Wurzeln aller Übels da. Diese. Das wird von oben geschürt. Und mit dem Islam ist möglich, dass es über die Religion Islam viel Aufklärung gibt, aber worüber es sehr, sehr wenig Aufklärung gibt, wo es immer in einen Topf geschmissen wird, die politische Bewegung der Islamisten. Das ist eine politische Bewegung, habe ich heute am Freitag gehört, die ist 1928 entstanden als Bewegung gegen den laizistischen Staat Türkei, Trennung von Kirche und Staat. Da wurde als Gegenbewegung dieser islamistische Bewegung gegründet, die auch immer dazu ausgenutzt wurde, gegen Linke vorzugehen. Und das wird immer in einen Topf geschmissen. Und so getan, als wenn das alles latente, alle Moslems latente Terroristen wären. Und das kommt wirklich von oben und wird auch durch Professor, hat er sogar neulich ein Buch darüber geschrieben, sagte jemand, dass das wirklich Deutschland da von diesem da überfremdet wird. Eine Bundesregierung hat die Zahl herausgegeben, im Jahr 2030 wird es voraussichtlich gerade mal 7% Moslems geben. Das heißt, von, wenn man sich die Schulklasse überlegt, in jeder Klasse mit 25 Schülern sitzen da durchschnittlich vielleicht zwei Moslems. Das hilft bloß, die Erklärung hilft bloß nicht weit. Man sagt, das wird von oben geschürt oder von oben gesät. Denn da muss ja unten auch die Empfänglichkeit sein. Wenn, ne? Also ohne das, dann wäre man doch wieder dabei. Wäre doch wieder die Frage, wie kommen wir auf die Idee, sich das ausgerechnet, die islamischen Einwanderer von oben, wenn es wirklich so sein sollte, von oben als die Schuldigen präsentiert zu kriegen. Da ist die Frage nach der Schuld, wer gehört die nicht her, die ist schon vorher gestellt worden. Und dann gibt man eine falsche Antwort drauf oder eine richtige Antwort, je nachdem. Vermeintlich richtige Antwort. Aber da ist doch die Logik, von der ich vorhin gesprochen habe. Es geht den Leuten nicht bloß einfach schlecht oder es droht ihnen nicht bloß Abstieg, sondern es droht ihnen Abstieg, der ihnen nicht gebührt, der, wo ihnen Unrecht getan wird. Ja. Nicht ich, na gut, ich bin halt schwach geworden, ich bin ja älter, weil kaum noch immer so viel, verdiene man nicht so viel. So redet doch kein Mensch, der sagt, wenn ich alt bin, geht es mir schlecht, nicht deswegen, weil ich alt bin, sondern weil hier irgendwelche Menschen, irgendwelche Kräfte absahnen, was an sich ziehen, was ihnen nicht gebührt. Und jetzt haben sie als neue Erklärung, das war mal vor 70, 80 Jahren die Juden, jetzt haben sie als neue Erklärung Islam. Aber die Fragestellung ist die falsche. Und die müssen wir angreifen. Nicht sagen, das sind doch gar nicht die Islamen, das sind in Wahrheit die, wer ist denn sonst? Ja, da kommen wir nicht weiter. Wir sagen, nein, das sind gar nicht die Islamen, die Muslime, sondern das sind vielleicht die verlausten Penner. Da kommen wir nicht weiter, das sind halt die Feinde. Da muss doch die falsche Frage angreifen. Also es hilft nicht zu sagen, das kommt von oben. So, jetzt waren da noch an der Bank zwei, drei, ja. Ja, ja, ich glaube, das ist auch alles ziemlich irrational. Einmal ist diese Feindbildproblematik, was ja nicht neu ist, Kulturismus, Juden, ich war 5 Jahre in Polen als Student, die Polen leiden seit vielen Jahren unter einem Wahn von den Russen. Ja. Und das gibt es überall wieder, ich habe in Südtirol gearbeitet, die Südtiroler, die Italiener, zum Glück kommen die jetzt gut mit da raus, aber das ist ja nichts Neues. Und wenn also über Jahre hinweg so ein Feindbild aufgebaut wird, jetzt mit dem Islamismus, dann ist das erstmal da, das ist ein Phänomen. Und ich denke, ein anderes ist jetzt, sagen wir mal, die Angst von einfachen Leuten, weil sie im Umfeld Dinge sehen, mit denen sie so nicht zurechtkommen. Ja, gerade hier in kleineren Orten, wo aus ihrer Sicht viele Leute rumrennen, die sie nicht verstehen, auch beim Fußball. Ich bin als Auer hier, ihr kennt das viel, dass also gebrüllt wird, hier schwarze Sau, ne? Beim Fußballspiel, ne? Das geht also sehr schnell. Aber ein anderer Punkt, denke ich, der jetzt noch nicht diskutiert worden ist, groß, ist die mangelnde Basisdemokratie, die es also in unserem Land gibt. In der DDR, die hießen zwar Deutsche Demokratische Republik, aber wir wissen, es gab also keine wirkliche Demokratie, also wir hatten keine demokratische Mitbestimmung, die haben wir uns vergeigt. Ne? Und viele haben die Illusion gehabt, die sind auch entsprechend dem Alter, dass jetzt hier so eine richtige Gerechtigkeit und Demokratie kommt. Das haben wir ja nicht. Und jetzt bei so einer Demonstration da mitlaufen, das sieht so aus, als wenn man jetzt einen demokratischen Zipfel greift. Das ist ja auch nicht schlecht. Bloß man läuft den falschen Leuten hinterher, die also eigentlich ganz klar Pegida geschrieben haben, dass gegen Ausländer, die gegen Islam sind. Aber das sind vollkommen verschiedene Dinge eigentlich. Da wollte ich eigentlich gleich anknüpfen, also das ist genau der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Inwiefern reden wir denn hier über Pegida als Gesamterscheinung, sage ich mal. Also klar, da ist das Thema Fremdenfeindlichkeit ein wichtiger Punkt. Aber was ich mich frage, ist die ganze Sache, sage ich mal, in der letzten Zeit, in den letzten Wochen wirklich über das Thema Fremdenfeindlichkeit so groß geworden? Oder laufen da auch andere Leute mit, denen jetzt das Thema Fremdenfeindlichkeit eigentlich gar nicht so im Vordergrund steht, denen sie vielleicht auch nicht völlig abgeneigt sind, aber denen das gar nicht so im Vordergrund steht, sondern eher das Thema, inwiefern fühle ich mich von dem politischen System, wie es zurzeit ist, vernünftig vertreten und so ein bisschen das Thema Politikverdrossenheit und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, ob es dazu jetzt auch tatsächlich irgendwelche Umfragen gibt unter den Pegida-Demonstranten, dass man wirklich sagen kann, okay, das sind jetzt auch so und so viel Prozent Nichtwähler mit dabei gewesen oder sowas, die meinetwegen die Politik schon seit Jahr und Tag abgeschrieben haben. Also das würde mich eigentlich mal interessieren, inwiefern so auch andere Themen, abgesehen von dem Fremdenfeindlichkeitsthema, da eine Rolle spielen. Das Problem ist das, wenn man völlig, wenn man die Pegida-Bewegung völlig ihres Inhalts und ihres Auftritts, ihrer Argumente beraubt und sagt, es ist einfach mal eine Bewegung und da schließt man sich dann halt an, weil man verdrossen ist. Das ist doch nicht logisch. Das ist doch nicht logisch, ich laufe da nicht jemand hinterher, dessen Interpretation als Schuldigen völlig absurd vorkommt. Aber wer ist denn nur so wenn ich sage, ich bin verdrossen, dann sage ich, Schluss mit der Politik, mit der habe ich nichts mehr zu tun, das ist verdrossen. Aber es ist verdrossen, halt, weil ich doch völlig lautstark gehen kann. Ich muss, wir haben ja vorhin mal die Debatte gehabt, warum gerade Islam? Da habe ich versucht zu erklären, das ist vielleicht gar nicht die erste Frage. Die erste Frage ist, warum überhaupt Schuldige? Wenn man Schuldige sucht, dann finden wir sie auch. Ob das dann gerade Islam ist oder vor 20 Jahren andere und vor 40 Jahren übrigens die Italiener, die vorhin erwähnten, die waren auch mal diejenigen, auf die der Fremdenhass sich kapriziert hat. Dann, wenn man mal die Schuldfrage stellt, dann findet man todsicher Schuldige, manchmal sogar innerhalb der Nation. Aber jetzt sind wir ja bei der speziellen Art der Schuldigensuche, die, und das ist das Entscheidende bei dem, auch damit wir die Abstraktion überhaupt Verdrossenheit als zu große, zu allgemeine, zu unpräzise Antwort auf die Frage, was bewegt die hinnehmen. Ich muss da sagen, da gibt es offenbar welche, die sagen, im Fall des Falles, dass es einem schlecht geht oder schlecht gehen könnte in der Zukunft oder meinen Mitbürgern schlecht geht, da ist mir das Kollektiv Deutsch oder Europäer wichtiger als alles andere. Und alles andere, alle anderen, die hier sind, die sind auf jeden Fall mal die, die wirklich nicht herkommen. Das sind wirklich, wenn jemand hier was gefährdet, dann diejenigen, die zu Unrecht hier sind. Wie kommen da bei der Staat vor, von dem wir jetzt noch gar nicht geredet haben? Der Staat ist jetzt gerade immer bloß, der macht irgendwie was. Der Staat, wie kommt denn eigentlich in dieser Optik vor, wenn ich sage, da gibt es welche, die kennen nicht hierher, die müssen raus. Und dann wird es immerhin mal insoweit besser. Nein, es wird wirklich besser, das ist ja gerade der Mangel. Das bringt da gar nicht viel mehr Leben oder mehr Zukunft. Aber es sind jedenfalls mal die Falschen draußen, die nicht hierher gehörigen. Wenn das der Standpunkt der Bewegung ist, die nicht hierher gehörigen zu eliminieren, wie kommt denn eigentlich dann der Staat vor, die Staatsmacht? Ja? Auf Ihre Frage ist nochmal diese Ebene mit der Staatsmacht. Ich glaube, die ist in denen Denken dafür da, die abzuschieben, die den Asylantrag nicht, soll ich sagen, erlaubt bekommen haben. Der Staat praktisch dann aus Deutschland abschieben. Mhm. Und ja, ich wollte eigentlich viele Sachen sagen. Zum Beispiel auch, dass es immer so ein bisschen hier früher mitging, dass die Pegida-Bewegung aus rasierten Fingern besteht, die dem Islam die Schuld davon geben, dass sie so wenig Geld haben und dass denen so schlecht geht. Das ist meiner Meinung nach nicht so. Ich glaube nicht, dass da 20.000 Leute laufen, die denken, dass der Islam daran schuld ist, dass sie nur 400 Euro im Monat haben. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Welche Punkt Politikverdrossenheit ist für mich ziemlich auch zu, dass da was dahinter steht, auch wenn die sagen, dass das vielleicht nicht so ist, dass wir den Punkt nicht identifizieren, aber trotzdem mitlaufen. Das denke ich schon, dass das ein Punkt ist, weil es gibt vielleicht auch Menschen, die einfach dem Staat zeigen wollen, dass sie dagegen sind, dass sie den auch mal ärgern würden. Und dass sie einfach da mitlaufen, dass vielleicht nicht diese 12 Punkte von Pegida, wie viele das sind, alle unterschreiben können, aber dass die vielleicht einfach mitlaufen, um Staat zu zeigen, hey, ist irgendwas, ich ärgere dich, mach mal, änder mal. Ich bin auch noch da und kann zeigen, dass ich stark bin. Und dass da viele Punkte mitspielen und nicht nur, dass da Hartz-IV-Bewerber oder Hartz-IV-Empfänger sind, die arm sind. Und, das haben wir schon, glaube ich, mit Hartz-IV-Empfängern haben wir schon geklärt. Ja, das war eine Behauptung. Ein bisschen mit. Und gerade der Islam ist vielleicht noch ein Punkt, dadurch, dass öfter in den Medien zu Daten kommen wie Scharia-Polizei in Wuppertal oder dass ein Weihnachtsmarkt noch Wintermarkt heißt oder dass bei Aldi irgendeine Seife aus dem Sortiment genommen wurde, weil da Beschwerden kam. Ich bin kein Pegida-Anhänger, auf keinen Fall, aber man muss die Leute auch irgendwo mit denen argumentieren, was die sagen. Und das sind ja Sachen, die Leute auch beschäftigen und diskutieren. Also ich wollte nochmal auf ihn zurückkommen, und zwar nochmal Pegida als Gesamterscheinung nochmal zu zeigen. Was bei der ganzen Sache untergeht, finde ich, trotz der Fremdenfeindlichkeit oder Islamisierung, dass sie dadurch eher einen Anhaltspunkt suchen, um eine gewisse Menschenmasse zu mobilisieren. Was aber komplett untergeht, finde ich, ist einfach, dass auf deren Positionspapier eine Rückkehr zur direkten Demokratie steht. Und das würde in meinen Augen einen gewissen Eingriff in diese jetzige parlamentarische Demokratie bewirken. Und da wären wir halt wieder fast bei der Weimarer Republik. Und dass das, sag ich mal, der erste Dominostein ist, der dann erstmal fällt, bevor dann alle anderen Dominosteine fallen und welche Ziele die eigentlich im Endeffekt verfolgen, dass das bei der ganzen Sache, finde ich, untergeht. Ja. Also, ich muss es jetzt mal sortieren. Also auf der einen Seite sagen wir finden an dem System, was wir haben, blöd, das kann man mitmachen, dafür wollen wir Demokratie. Und auf der anderen Seite sagen wir, nee, Pegida will die Demokratie, das ist ja blöd, dann kommen wir wieder in die Weimarer Republik. Da gibt es ja irgendwo ein Unterschied. Und was nicht zum Thema Staat, wie wird der Staat von Pegida-Anhängern lässt? Was macht jemand, der sagt, was macht Pegida? Er guckt sich das Punkteprogramm an. Was steht da? Bessere Betreuung von Flüchtlingen durch Sozialarbeiter. Widerstand gegen eine frauenfeindliche, gewaltbetonte politische Ideologie, aber nicht gegen hier lebende, sich integrierende Muslime. Es mag ja total viel dahinter stehen. Aber derjenige, der sich informiert, indem er die Mittel, die es gibt, nutzt, das Internet, das Programm, das uns zur Verfügung gestellt wird, der kriegt halt Punkte, wo er sagt, ist jetzt nicht schlecht. Also es ist halt nicht nur jemand, der sagt, oh, die nehmen ja potenziell in 20 Jahren meine Rente weg. Sondern das ist jemand, der sagt, ich lese mir die Punkte durch, mehr Mittel für die Polizei und gegen Personalabbau bei selbiger. Also, es fällt halt wirklich schwer, dagegen zu argumentieren. Und dagegen hatte ich mir heute Abend eigentlich eher Argumente erhofft, als gegen das Allgemeine. Weil jemand, der zu mir sagt, liest dir das durch, bei wie vielen Punkten kannst du Nein sagen und man kommt vielleicht auf ein oder zwei, da fehlt einem wirklich, wirklich dagegen die Argumente. Ja, habe ich nichts dagegen, dass man vielleicht die einen oder anderen Argumente jetzt da noch hernehmen. Ich habe es mir eigentlich auch vorgenommen. Machen wir so, haben wir ja drei Fragen, sollten wir heute besprochen, weil jetzt haben wir die eine Frage, wie tickt Pegida ungefähr? Die zweite Frage war ja dann, erst wurde sie ausgeschlossen, das war in unserem Ankündigungsblatt auch drin gestanden, erst wurde sie von der Politik verfemt als vermutlich rechtsradikal oder islamophob oder sonst irgendwie, jedenfalls irgendwie balabala und auf keinen Fall auf sie hören. Und wie sie immer mehr geworden sind, kam plötzlich auf, na, vielleicht ist doch was dran und jetzt entnehmen sie der Bewegung der Pegida, dass sie mit der Ausländer in der Ausländerfrage vielleicht wieder schärfere Seiten aufziehen sollen. Das war der zweite Punkt, wie die Politik tickt dazu verhält. Und der dritte Punkt wäre ja noch der, es gibt auch eine Gegenbewegung, ich weiß nicht, ob jemand von euch da dabei ist, die sagen, wir müssen gegen die für ein besseres, bunteres, farbigeres Deutschland kämpfen. Also, und die zünden Leipzig an. Also, sorry, aber das ist halt das, was in den Nachrichten kommt. Die gegen Pegida sind, ziehen in Leipzig und zünden Mülltonnen in Hausbrunn ab. Sind das nur einige Extreme, aber das ist doch das, was in den Medien ankommt. Und wie gesagt, wie argumentiert man dagegen und sagt, okay, nee, wie holt man die Leute, die zu Pegida vielleicht gehen wollen, wie hole ich die ab und sage, Leute, die argumentieren dagegen. Und das fällt halt, wie also auch hier irgendwie mir auffällt, unglaublich schwer. Ja. Wir haben nicht ich würde Wollen mal hier reingehen, weil ich glaube, ich bin hier gerade nicht so im Sichtfeld, wenn ich da. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein originärer Erklärungsansatz der sein könnte, dass Menschen einfach ein Empfinden von Ressourcenknappheit haben und einen ständigen Eindruck von Wettbewerb. Und dass, ich meine, wir leben in einer Welt von Nationalstaaten, was einfach suggeriert, dass Menschen ein angeborenes Recht auf Ressourcen auf Versorgung haben und andere wiederum nicht, die halt nicht in einer bestimmten Staatsgrenze geboren worden sind. Und zum Islam, ich glaube, das ist einfach eine Hülse, das ist gerade ein Platzhalter, der beliebig neu besetzt werden kann, was gerade irgendwie auch so diesem Phänomen von Kulturalismus irgendwie, finde ich, entspricht. Also wir reden heute nicht mehr von Rassen und wir reden nicht mehr von der Unterschiedlichkeit von Menschen aufgrund von Rasse, sondern es bestehen Unterschiede aufgrund von Kultur. Und das ist jetzt halt gerade ein prominentes Beispiel, was irgendwie gut hergenommen werden kann, um eben diesen Platz, diese Hülse auszufüllen. Ja. Ich wollte auch meine Vorvorrednerin einfliegen. Und zwar sehe ich das sehr ähnlich. Also ich glaube, dass einfach Pegida und auch die Gegendemonstration zu Pegida, und das ist so ein Punkt, den man vielleicht als Argument benutzen könnte, ganz, ganz stark von Extremen unterwandert werden, sage ich mal. Zum Beispiel in Suhl, also ich war nicht mit dabei, aber da war wohl eine auffallende Häufigkeit von einfach ja, Nazis. Oder eben diese Gegendemonstranten, die dann eben Leipzig anbrennen. Das halt einfach radikale Linke sind, wahrscheinlich. Und das ist halt solche Sachen an sich, ich kenne das Pegida-Programm, ich bin kein Anhänger, aber solche Sachen, die jetzt eben vorgelesen wurden, die machen ja durchaus Sinn. Aber wenn sie dann eben von Extremisten unterwandert werden, dann wendet sich das ganze Blatt eben. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, so kann man auch mögliche Pegida-Anhänger überzeugen und sagen, ja, wollt ihr denn wirklich im Namen der Nazis sprechen? Weil es wird dann so verallgemeinert. Und in Suhl war das wohl die vorherrschende, der größte Teil eigentlich. Oder der schon sehr, sehr viele. Es gibt dann, ja, ich gebe bloß zu den 19 Punkten, oder ja, 19 Punkte sind es. Da gibt es Punkte, wo man sich fragt, muss man dafür wirklich demonstrieren? Zum Beispiel fürs Gender Mainstreaming wird auch demonstriert. Das ist doch alles längst unterwegs. Man muss sich doch mal auch überlegen, gibt es da vielleicht manche Forderungen? Da wird eine Bewegung, die sagt, wir sind gegen die Islamisierung. Die wissen doch schon, dass gesagt wird, aha, ihr seid also Rassisten, Kulturrassisten natürlich, keine Blutrassisten mehr, Kulturrassisten. Ihr seid kulturelle Rassisten und dann macht man von wegen, schaut her, wir sind für die Gleichberechtigung der Frau, wir sind für die Förderung des Gender Mainstream und so weiter. Das sind doch Programmpunkte, für die man ernstlich nicht auf die Straße gehen muss. Und trotzdem stehen sie drin. Ja, aber die Gleichberechtigung der Frau. Die Gender Mainstreaming ist etwas, in jeder Uni, in jedem Betrieb gibt es mittlerweile eine Frau. Und Gender Mainstreaming ist das. Das ist unterwegs. Es heißt gegen diesen gegenübertriebenen Gender Mainstreaming. Und genau, weil es Berichte gibt, wie war es in Leipzig, Frau Professorin? Ja. Also, Herr Professorin, also ich sage nicht, dass wir das hier nicht nachvollziehen können, aber wenn ihr einfach Leute, die vielleicht nicht sich den ganzen Tag über soziologische, politische oder juristische Probleme in den Kopf zerbrechen, sondern irgendwo irgendwie einen normalen Job haben, wenn die lesen, man muss an der Universität jetzt sagen, Herr Professorin, dann denken die doch, scheiße, das Land geht vor die Hunde. Oder Apfelweibchen. Apfelweibchen. Also, einfach nicht, also ich bin halt ganz genug auf die Leute mit dem Holzhammer draufhaut und sage, boah, hier versteht das nicht. Ja, aber und dann viel lieber, also ich hätte es halt viel lieber, dass man denen die Ängste nimmt und dagegen argumentiert. Außerdem, das soll Angst machen, dass ich mich zum Beispiel anreden lassen müsste, Herr Referentin? Es gibt eine Zeit, ist das so? Ja, ich weiß es schon, aber wo ist das der Hahn? Wo ist das Schlimme? Da ging der Muskel allen Ernstes jede Woche 17.000 in Dresden, glaube ich nicht. Das ist nicht ihr Problem. Bestimmt nicht. Aber ich wollte auf einen Punkt, dann fällt mir nicht vergessen. Ich habe gesagt, wie kommt denn die Staatsmacht dabei vor? Die Staatsmacht kommt doch doppelt dabei vor, damit wir es vielleicht nochmal einbringen. Die Leute sagen nicht bloß gegen die Islamisierung, sie sagen auch noch was anderes. Sie sagen nämlich, wir sind das Volk. Was meinst du eigentlich damit? Warum betonen Sie etwas, was doch jeder weiß? Sie sind das Volk, natürlich sind Sie Teil des Volks. Warum schreien Sie, wir sind das Volk? Von dem Punkt her wäre vielleicht nötig. Wenn jemand schreibt, wir sind das Volk, wie stellt der sich denn überhaupt auf gegen die Obrigkeit, gegen die er demonstriert? Ja? Ja, das symbolisiert für mich, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen von der Politikobrigkeit. Das ist in das Volk, und sie haben die Meinung, aber die Oberen machen das nicht, was sie wollen. Deswegen sind das Volk alle niemand in der DDR. Und diese Demonstration der DDR, dass sie da was ändern wollen, dass der Staat sie nicht repräsentiert. Also die Regierenden möchten sie ersetzt haben. Das war damals gerade in der DDR. Ja, sie möchten einfach nur, dass die Regierenden, wenn sie das nicht machen, was sie möchten, oder ihre Forderungen nicht erfüllen, können sie auch abgesetzt werden. Das ist eine normale Demokratie. Dann sind wir wieder bei den Forderungen, die sie haben. Und die Forderungen haben geheißen, alle diejenigen, die nicht hierher gehören, können raus. Alle, die kein Recht haben auf Teilhabe am deutschen oder am europäischen Gemeinwesen, haben sie mehr Fehl am Platze. Aber wenn Sie das sagen, dass da alle, die nicht hergehören, weg sollen, wer ist denn die nicht hergehören? Wer ist denn das für die? Man wird erst den ersten Punkt einzig von ihrem Programm, wenn vielleicht alle da nicht mitgehen, jeder mitlaufen, dass sie das Programm toll finden, aber dass welche Kriegsflüchtlinge aufgenommen werden sollen, weil das Menschenpflicht ist, oder für eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge. Also, ich weiß nicht, ob alle dafür sind, die da mitlaufen. Das ist natürlich auch stark, dass alle genau wissen, was da überhaupt da drin steht. Ja. Aber ich frage die. Beide, die zweite, dahin, ja. Ja, um es vielleicht irgendwie mal abzukürzen, irgendwo, ich habe mir da jemals einen Punkt mal durchgelesen und so wie auch schon vorhin gesagt wurde, irgendwie gibt es wenig Punkte, wo ich da nicht wirklich zu sagen kann, sondern bin ich nicht dafür. Das sind auf jeden Fall die Punkte berechtigt irgendwo. Die andere Frage, die ich mir denn eigentlich nur stelle, ist, was für eine einseitige Berichterstattung haben wir denn? Wenn wir nur immer nur diese Rassenfrage aufgeworfen wird in den Medien und wie hier quasi auch gestern die Örtel gesagt hat, dass sie sich nicht fremdenfeindlich positionieren, dann erwarte ich jetzt eigentlich von Pagida, zumindest Pagida von diesem Verein, dass sie sich dementsprechend auch positionieren gegenüber Leuten, wie das halt die Presse nun mal einseitig anscheinend zu berichten wissen, wenn nur Leute irgendwie zeigt, die ausländerfeindliche Sprüche abfordern und so weiter, dass sie sich jetzt quasi zukunftsnah irgendwie innerhalb dieser Gruppe positionieren und sagen, ey, ihr seid nicht mit auf unserer Seite, sondern ihr habt ein ganz anderes Ziel, was auch nicht unser Ziel ist. Und weiß ich nicht, das ist jetzt eigentlich für mich der nächste Schritt. Also ich weiß nicht, wer von den Leuten, die hier sitzen, die 19 Programme kennt, die 19 Punkte kennt. Und ich bin hierher gekommen, ich kannte sie nicht, weil ich auch in letzter Zeit irgendwie, ich reagiere nicht mehr auf das, was irgendwie plötzlich in den Medien auftaucht, weil es ist viel Effekthascherei. Es geht letztendlich um den Verkauf von Publikationen und was weiß ich. Also jeder Verlag ist ja mittlerweile abhängig von Verkäufen, ob so im Online-Medium ist oder was weiß ich, von Zeitungen. Und das nimmt ja stetig ab von den Zeitungen und man muss sich ja irgendwie andere Modelle entwickeln und so weiter. Und deswegen geht es eigentlich auch um Verkaufszahlen. Ja, aber diese Zahlen werden generiert über Dinge, die Leute am schnellsten irgendwie cashen, sag ich mal. Von wegen Ausländerfeindlichkeit, unsere Rechte werden beschnitten, Überwachung und so weiter. Was immer nicht alles, was viel zu oft schnell dahergerückt scheint. Aber gerade zum Thema Überwachung, ohne jetzt abdriften zu wollen, aber beim Thema Überwachung zum Beispiel, ist es auf jeden Fall ein berechtigter Zweifel. Und diese Pegida, 19 Punkte, also sind auf jeden Fall Punkte dabei, wo man sich auf jeden Fall nochmal genau Gedanken drüber machen sollte. Ja, aber die sind kein Geheimnis, diese 19 Punkte, waren auch in allen Zeitungen drin gestanden, sogar in den ostdeutschen Zeitungen. Also es stimmt nicht, dass die verschwiegen worden wären. Nee, das sage ich auch nicht. Das ist gar nicht passiert. Das sage ich auch nicht. Sondern aber warum zeigt man denn immer nur solche Leute, die menschenfeindliche Äußerungen, menschenfeindliche Äußerungen von Stapel lassen? Weil das ist ja eigentlich gar nicht der Tenor dieses Vereins. Und manchmal ist es vielleicht dann doch so, dass die Überschrift Europäische Patrioten oder patriotische Europäer gegen die Islamisierung. Das ist auf jeden Fall, ich meine, das haben Sie ja gestern auch in dem Interview mit Jauch gesagt, von wegen, dass ungünstig gerät. Auf jeden Fall nicht rechtfertigt ist. Ich meine, ich bin jetzt weder für noch dagegen, ich bin neutral, ich versuche mal einfach nur ein bestmögliches Bild für mich selbst zu machen. Also ungünstig gewählt, wo man die größte Souveränität ist bei der eigenen Namensbenennung. Da kann man sich am meisten Freiheit nehmen, bevor man auftritt, wie will ich heißen. Und wenn ich sage, mein Objekt ist der Gegnerschaft heißt Islamisierung Europas, dann kann man nicht sagen, das ist auch zufälligerweise passiert. Da habe ich eher den Verdacht, dass nachdem das feststand, dass dieser Pegida sein soll, also gegen die Islamisierung, dass dann die schlauen Männer und Damen, die diesem Verein dann griffige Punkte gegeben haben, einen Punkt sofort wussten, voraus wussten. Uns wird der Vorwurf des Rassismus gemacht, also kommen in unser Programm lauter Punkte rein, die sowas von normal sind, sowas von gut, sowas von jedem unterschreibbar. Denn das Entscheidende daran ist doch gar nicht, ob wir die Gender Mainstreaming befürworten oder wie nicht befürworten. Kennt doch schon zwei Drittel des Volkes gar nicht, was das eigentlich heißen soll, das Wort. Sondern für diejenigen, die uns verdächtigen, wir seien Nazis, haben wir unsere 19 Punkte. Und für diejenigen, die wissen, wofür wir stehen, nämlich Deutschland soll frei sein von denen, die nicht hergehören, heißt man Bewegung gegen die Islamisierung. Also haben wir die andere Frage, die noch nicht fertig beantwortet ist. Wie kommt eigentlich ein Mensch, der, sei es jetzt oder in der Zukunft, Angst oder wirklich schon geschädigt ist, wie kommt er auf die Idee, den Staat und seinen Mitbürger damit zu behelligen, er sei gegen die für die Suche nach Schuldigen, und zwar hat sie auch schon gefunden, nämlich die Islamen, die Muslime. Antwort, ich will mal kurz eine Antwort machen, bevor jetzt die Debatte einfach abrückelt. Die Antwort liegt doch darin, das sind Leute, die sind der Meinung, gar nicht, sie wollen den Staat selber organisieren. Das sind doch nicht Leute, die eine Basisdemokratie wollen. Die sagen, wir sind das Volk, weil sie sagen, die Regierung vernachlässigt diejenigen, die die treuesten Bürger sind, nämlich die hier arbeiten und leben. Meinetwegen noch die Europäer dazu, die eingewanderten Europäer dazu. Das sind aber dann Leute, die sich darauf berufen, nicht. Sie sind welche, die was gegen die hiesigen Verhältnisse haben. Sondern sie berufen sich darauf, dass sie eigentlich die treuesten Stützen der Verhältnisse sind. Die in ihre Pflicht tun. Die alles das tun, was ich not tut. Aber dann feststellen müssen, dass ein Teil der Volksgemeinschaft jetzt schon oder in der Zukunft mal um die Räder kommt und dann von diesem Staat sehr schofel behandelt wird. Der gleiche Staat aber, wenn er das macht, wo auch unser Staat ist, wo wir ihm doch treu sind, der muss dann für was sein, was sich nicht gehört. Und siehe da, Symbol dafür, Deuter dafür ist Er kümmert sich um Flüchtlinge, er kümmert sich um Einwanderer, er kümmert sich um sogar Einwanderer mit einer Ideologie, von der er selber sagt, die ist gefährlich, nämlich Islamismus. Ja. Ich glaube, was wir so ein bisschen überziehen, finde ich, ist der Inhalt überhaupt von der Bewegung. Weil es ist ja ganz eindeutig, der Name passt nicht zu den Punkten, die Punkte passen auch nicht zu den Demonstrationen, passen nicht zu dem, was gesagt wird. Die Leute kommen innerhalb Pegidas auf keinen sehr großen Konsens. Das sind auch verschiedene Leute. Und deswegen glaube ich, dass wir ziemlich überziehen, wie wichtig der Inhalt ist für die Demonstration und ein bisschen vernachlässigen, dass der einzige Konsens, der eigentlich besteht in den Pegidas, ist es auf die Straße gehen und eben irgendwelche Sachen rufen und so weiter. Und ich glaube, es ist einfach viel banaler, dass die Leute irgendwie sich für was einsetzen wollen, egal, also natürlich nicht egal was, weil natürlich trotzdem die Hintergründe eine Rolle spielen. Aber ich glaube, es geht mehr um den Akt des Demonstrierens und irgendwas erreichen wollen und irgendwie sich zusammenschließen. Ja. Um diese Gefühle geht es viel mehr als um diese Inhalte oder Ursachen suchen oder Schuldige suchen. Ich habe aber vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass es einen Weiterblick führt, wenn man sagt, immer, da wollen welche was tun. Da wollen welche was gegen Islamisierung tun, behaupten sie. Und wisst jetzt, ob das, wie wichtig die Muslime ihnen sind. Der Grundtenor ist, wir sind die Stützen der Gesellschaft, wir sind die treuesten Bürger, die Deutschland überhaupt hat. Und wir müssen feststellen, der Staat kümmert sich um unsere Sorgen und unsere Ängste am allerwenigsten, sondern um alles mögliche andere, zum Beispiel um die Hinterlassenschaften von Kriegen der Amerikaner. Auch so ein Argument kommt vor. Die Flüchtlinge sind ja die Resultate der zerstörerischen Kriege der Amerikaner. Es ist also eine Regierung, die noch nicht mal deutsche Politik macht, sondern die amerikanische Weltpolitik unterwirft. Merkt man doch, die sind ein anderer Schuldiger. Nicht nur die Einwanderer sind schuld, die nicht hierher gehören, sondern in der Regierung gibt es welche, oder der Mainstream in der Regierung heißt, das sind Leute, die machen gar nicht Politik für das deutsche Volk, sondern im Auftrag oder in Liebedienerei gegen den USA. Das sind Nationalisten. Und dann ist aber der Punkt der, was habe ich denn für Argument gegen Nationalismus? Soll ich einfach sagen, sei nicht deutschnational. Der Grundfehler liegt doch woanders. Der Fehler liegt darin, dass sich Leute alles das, was sie im Leben erreichen wollen, durch ihre Arbeit zum Beispiel, und zugleich misslingt, erklären durch der Staat, in dem ich lebe, der die Bedingungen setzt, unter denen ich arbeiten muss. Da müssen solche Menschen schon den Fehler machen, wenn der Staat mir solche Bedingungen setzt, mein Staat mir solche Bedingungen setzt, und denen ich mit viel Mühe und viel Pflichtbewusstsein und so weiter und viel Anstrengung arbeiten muss, das sind jetzt meine Bedingungen. Und wenn die Bedingungen aber nicht für mich ausschlagen, sondern auch gegen mich oder mich gefährden, dann muss ich mich für die Bedingungen stark machen. Und dann muss ich mal rumfragen und rumsuchen im Staat, da sind offenbar die verkehrten Leute unterwegs. Der Fehler liegt also tiefer. Der kommt nicht erst dann zum Vorschein, wenn Sie die Muslime als Feinde oder als nicht dazugehörige beurteilen und verfemen. Der Fehler liegt da, wo Sie Ihr ganzes Schicksal oder alle Misserfolge darauf zurückführen, dass im Staat die verkehrten Leute mit verkehrten Absichten, mit gegendeutschen, antideutschen Absichten regieren. Der Staat ist doch eigentlich zuständig für seine Leute zu sein. Und wovon sehen sie alles ab? Was hat die eigenen Leute? Da gibt es Leute, die stellen die einen ein, investieren Kapital, das sich vergrößert. Und bei der Vergrößerung des Kapitals gibt es sehr viele Leute, die darunter leiden müssen. Leute, die nicht mehr gebraucht werden. Leute, deren Lohn gesenkt wird. Leute, die in den Niedriglohnsektoren abgedrängt werden. Dafür, dass die deutsche Wirtschaft floriert und auf dem Weltmarkt erfolgreich ist. Sowas bemerken die Leute auch. Sagen aber nicht, weg mit dem Kapitalismus oder sowas ähnlichem. Sondern sie sagen, da brauchen wir eine Regierung, die dafür sorgt, dass das deutsche Volk dabei nicht vor die Hunde geht. Die machen sich stark für eine Sortierung in der Nation, wer dazugehört oder nicht dazugehört. Und das sind halt jetzt mal die Muslime. Aber der Standpunkt, der hat es in sich. der ist härter, als bloß den einen oder anderen Muslim nachzufeinden, dass er vielleicht demnächst es fertig bringt, die Schulleitung davon zu überzeugen, dass seine Kinder kein Schweinefleisch mehr zu Mittag kriegen. Gut, ist jetzt, wer will jetzt, wir machen mal eine Zäsur, wer ist genug gehen, wie geht jetzt, dann müssen wir mit dem Rest vielleicht weiter diskutieren. Oder wir ist auch alle fertig. Das ist zwar in den einzelnen Städten jetzt verschieden, sage ich mal, Dresden, Leipzig, ich habe selber 40 Jahre in Leipzig gewohnt. Was ich mag dazu. Aber es ist ja vielleicht interessant und sehr wichtig, ob ein Teil dieser Mitmarschierer vielleicht noch bewusst wird, dass sie den Falschen hinterherlaufen und vielleicht wirklich sich entschließen, diesen Falschen Parolen wollen wir nicht hinterherlaufen. Ich muss sagen, gegen Bordeaux ist sicher kein Kraut gewachsen. Doch, Bildung. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich... es werden eine große Anstrengung, muss ich schon sagen, unternommen in... ich finde auch unsere diese Diskussion sind nicht der einzige, soll ja vielleicht dazu beitragen, dass sich sozusagen gegenseitig verständigt wird, was eigentlich hier los ist. Ne? Und das interessiert mich eigentlich, ne? Ob es also vielleicht auch noch daneben geht, diesen auf die Straße gehen und holen, raushauen, wo man sich selber nicht vorher überlegt hat, was man da eigentlich schreibt. Ich meine, es ist schon ja, sagen wir, ein bisschen peinlich, wenn man, ich habe einen Freund von Dresden, der ist also schon sehr sauer, dass seine ja, das, was ist ja, peinlich? Ja, dass sein Mitbürger, wo er herkommt, ne? Dresden, alter Dresden. Ja. Ja, das interessiert mich eigentlich, was aus dieser Bewegung, wie die sich noch entwickeln kann und ob man noch erreichen kann, dass man vielleicht, indem man also ein bisschen versucht eigentlich zu verstehen, was dahinter ist, dass man einigen vielleicht ein bisschen ermuntern kann, irgendwie an demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten mitzumachen, wenn ihnen doch was nicht gefällt. Und ansonsten vielleicht lieber wirklich mal die Klappe zu halten, wenn sie nicht verstehen, was da eigentlich für Leute vorweg hat. Ja, ist das wirklich schon ein guter Ratschlag, mitzumachen bei demokratischen Gepflogenheiten? Wäre dem nicht vorher rauszuschicken, die Frage, woher kommt es denn? Was sind die Gründe denn dafür, für die Misshelligkeiten? Denn einfach demokratisch mitmachen heißt ja noch lange nicht gegen die Gründe, gegen die Gründe machen. Ja. Vielleicht ist für manches der Staat, Demokratie ist ja was, was sich an den Staat richtet, weil es ja für manches verbessern, der Staat gar nicht die Adresse. Ja. Also aus unseren Erfahrungen hat es geglückt, ja, ist es geglückt zum Beispiel, da kann man schon die Sachen, ja, die Tragenkopftücher, die, und die Mädchen dürfen nicht im Sportunterricht, da sollen nicht bei den Mädchen türkischen Familien nicht im Sportunterricht teilnehmen und so weiter. Wenn man fragt, ja, uns sind die deshalb dann fein, also, die tun dir doch nichts, wenn die wirklich was tun, wenn zum Beispiel auch das TTIP-Abkommen vorhat, diskutiert, das sind doch diejenigen, die Konzerne, die machen doch die Arbeitsplätze kaputt, machen die Umwelt kaputt, die bauen den Arbeitsschutz ab und so. Und hat die von sich aus selber ein Beispiel gebracht, um das zu bestätigen. Sagt, die Ausländer werden ja gerade oft hergeholt, weil die dann die Unternehmer hier die Ausbildung nicht zu bezahlen brauchen, für Dumpinglöhne eingestellt und so weiter und so fort. Also ich gebe Ihnen also recht, entscheidend ist die Frage, wer ist verantwortlich für meine Probleme. Und für diese Frage, ist das dein Feind? Das hört gar nicht immer ganz gut. Dein Feind ist jemand anders, muss ich sagen. Ich muss mal kurz jetzt, Entschuldigung, also die Frage ist sicherlich berechtigt, auch wichtig, aber kann man auf Pegida nur reagieren, wenn wir, ich merke ja, auf welche Fragen Sie immer wieder versucht haben, hinauszugehen in der Diskussion, kann man nur danach fragen, wer ist denn jetzt nun wirklich schuld, dass es den Leuten beschissen geht? Also die Frage ist wichtig, aber deswegen muss man doch trotzdem mal den Finger drauf halten, also dass man bei Pegida sieht, wie da ein unglaublicher Chauvinismus sich bahnbricht, der offenbar nie weggegangen ist, ja, also der klassische Chauvinismus des weißen Mannes von mir aus, der irgendwie immer noch da ist. Ja, und der wird auch nicht weggehen, indem man, oder der wird nur zum Teil vielleicht weggehen, wenn man den Leuten nahelegt, ja, die Probleme sind irgendwo anders und die Schuldigen sind nicht die Ausländer, sondern das ist die Politik. Nee, Moment. Ja, also, und wenn diese Bewegung irgendwann wieder abwerken, was ich hoffe, was passiert. Also irgendwann wird sich das auflösen, dann latschen die Leute nicht mehr jeden Montag durch Dresden rum. Aber was wir dann erfahren haben in Deutschland, ist, dass es noch eine unglaubliche Masse an Menschen gibt, die Rassisten sind, ohne dass sie es wissen. Vielleicht mal also das ist ein Problem, das nicht nur gekoppelt ist an die Frage danach, was macht der böse Kapitalismus mit uns, um das jetzt mal ihnen zu unterstellen, dass sie darauf hinaus wollten. Nein, ich will auf den bösen Kapitalismus will ich sowieso nicht raus. Bösen. Ich will auch nicht auf Schuldige hinaus. Weil Sie ja gesagt haben, ich will ja den eigentlich Schuldigen suchen. Nein, die Schuldfrage ist schon der Fehler. Was ist der Unterschied zwischen Ursache oder Grund und Schuldiger? Gut, dann Ursache und Grund von mir aus. Ganz wichtig, ganz wichtig. Weil der Grund, der ist noch völlig offen, was der Grund ist, was die Sache ist, warum es so läuft. Wenn ich sage Schuld, dann suche ich nach Verfehlungen. Das macht das Wort Schuld keinen Sinn. Schuld ist jemand, da verstößt jemand gegen das, was er eigentlich tun sollte, gegen seine Pflicht. Dann rede ich von Schuld. Das ist aber genau der Fehler der Pegida-Bewegung. Die sucht nach Schuldigen. Wer ist ein Schuld dran, dass es uns schlecht geht? Nicht, was ist der Grund dafür, dass Existenzen auch nur unsicher sind oder dass manchen auch schlecht geht. Was ist der Grund dafür? Da habe ich eine andere Fragestellung, als wenn ich sage, wo sind die Schuldigen? Nur von der Schuldigenfrage her komme ich dann auf, sei es richtige, sei es verkehrte, eingebildete Leute, die was tun, was sie nicht dürfen. Zum Beispiel, Wirtschaftsflüchtlinge sich in Deutschland aufhalten. Das dürfen die nicht. Kriegsflüchtlinge für die Zeit des Kriegs sind keine Schuldigen, weil die ja dürfen. Das ist ja steht im Grundgesetz, dass sie dann, wenn Krieg ist, für die 4 Jahre dürfen sie. Dann müssen sie dann wieder weg. Wenn sie noch bleiben, sind sie Schuldige. Dieses Hin und Her zwischen Leuten, denen man Vorwürfe machen kann, und Leuten, die man freisprechen darf, muss von Vorwürfen. Das ist genau der Dumm für die Gesinnung, von der Sie gerade geredet haben. Es ist doch schlimm, wie viel Nationalismus oder wie viel Rassismus im deutschen Volk wieder oder immer noch unterwegs ist. Rassismus ist doch bloß eine Antwort auf die Schuldfrage. Nämlich, da gibt es eine falsche Rasse. Oder man dann sagt man dazu Kultur. Bloß die Idee von Rassismus und Kultur ist gar nicht so furchtbar unterschiedlich. Rassismus sagt, das ist geboren, angeboren. Kultur sagt, naja, Kultur, das ist was mindestens 200, 300 Jahre lang schon wert. Und vielleicht noch weitere 100 Jahre wert. Ist also für das eisliche Individuum ungefähr genauso schlimm wie Rasse. Wenn ich sage, du bist kulturell falsch, das hat der nie mehr in der Hand in den 30 Jahren, die noch vor ihm liegen, die Kultur zu ändern, die in ihm drin ist. Also ist der Rassismusvorwurf und der Kulturvorwurf identisch von der Logik her. Aber der Grund, überhaupt auf sowas zu suchen, ist, ich scheide die Welt zwischen, wer hat ein Recht hier zu leben, wer hat ein Recht hier zu arbeiten, Wer hat Recht, von den Früchten der gemeinsamen Arbeit zu genießen und wer nicht? Und das sage ich, das ist der Grund für die Fehler, die Pegida-Leute machen. Und wenn man mit ihnen argumentiert, muss man diese Frage, diese falsche Antwort auf ihre Frage, warum läuft die Welt so schlecht, oder Deutschland oder was auch immer, Europa, diese falsche Antwort, die muss man angreifen. Weil du mit der Frage bereits eins, nämlich Antwort im Voraus bereits, die Antwort ist dann schon vorgespurt. Nämlich, alle diejenigen, die ein Recht haben, hier zu sein, die sind in Ordnung. Aber es könnte doch gerade sein, dass das, was einen stört, was einen schädigt, was einen die Zukunft verhagelt, durch Mechanismen oder durch Gesetzmäßigkeiten verursacht werden, deren Exekutoren, deren Durchführungsverantwortlichen eigene, Anführungszeichen, eigene Leute sind. Warum eigene Leute? Ja, wenn es das System so ist, sagen wir mal Kapitalismus, dann gibt es natürlich in dem welche, die sind die Eigentümer und die anderen, die sind diejenigen, die das Eigentum vergrößern durch ihre Arbeit. Dann ist die Frage nach Schuld blöd gestellt, weil man sagt, die Eigentümer sind schuld an meinem schlechten Leben. Ja, wenn ich die austausche, ändert sich doch gar nichts. Da muss ich sagen, in einer Gesellschaft, in der alles darauf ankommt, dass Geld, aufs Geld, also Geld verdienen werden muss, dass um Geld verdient zu werden, dass Geld verdient wird, die Produktivität immer mehr gesteigert wird, und zwar zulasten der Arbeitenden, nicht zur Befreiung von Arbeit und so weiter und so fort. Wenn ich das mal freistelle, mich frei mache von der vorweggenommenen Antwort, schuldige, ungerechtfertigte Vorteilsnahme, dann komme ich vielleicht mal in die Richtung, wo dann Antworten oder Argumente gegen Pegida oder früher gegen die NPD-Anhänger fällig sind, die, wenn sie die mal begriffen haben, in Klammer, sie setzen aufs falsche Pferd, wenn sie sagen, das deutsche oder europäische oder sonst wie Volk ist das Subjekt, das zu schützen ist vor den Fremden. Ich bezweifle auch, dass das gewissermaßen in der Seele der Menschen schon drin ist, die Angst vor dem Fremden. Die ist das Resultat der Bedrohungen im Kapitalismus und der falschen Frage nach den Schuldigen. Das war überhaupt nicht, was ich gesagt habe, dass es in der Seele drin steckt. Ich weiß nicht, ob Sie das gesagt haben, aber es gibt die Theorie, dass der Mensch so disponiert sei, so quasi psychologisch oder von Natur aus, quasi von Natur aus, dass er das Fremde immer beängstigt, also immer Angst hat vom Fremden. Nee, er hat Angst vor dem, was er erstens für schuldig befindet und zweitens dem auch noch Macht zuschreibt, oder wirklich, die haben auch wirklich Macht, in die Macht zuschreibt, das ihm zu schädigen. Das kann man sich aber auch einbilden. Aber wurscht, ob es die richtigen Schuldigen sind oder die verkehrten Schuldigen, die Frage ist schon schief. Aber dann die Antwort auf die Schuldfrage ist immer dann die zur Verantwortung ziehen, bestrafen und dann kommen die besser hin. Machen aber auf denselben Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie weiter, natürlich genau die gleichen Prozesse laufen dann ab wie vorher. Ja. Ich finde, dass der Begriff Pegida ein Widerspruch in sich ist, weil Patrioten Europas gegen islamisiertes Abendland, also der Begriff Patrioten Europas haut nicht hin. Europa, wo ist denn Europa ein Nationalstaat oder was? Das Gegenteil kann man im Prinzip feststellen, im Moment jedenfalls. Und Abendland, wo hört denn das Abendland auf, wo fängt es an? Fängt es bei der Türkei an oder was? Mal in Griechenland, da gab es ja jede Menge türkische Gegenden, Magna Graecia und so weiter, Großgriechenland, das streckte sich ja weit in die Türkei und vielleicht noch viel weiter hinein. Also, das ist ein Widerspruch in sich und ich finde, das passt eigentlich genau auf diese heuchlerische und perfide demagogische Art der Pegida, das sozusagen zu vereinnahmen und dann so zu tun, als wäre das für alles selbstverständlich eigentlich. Wir stehen in einer Bedrohung eher vom Islam her und so weiter. Und das Ganze wird medial unheimlich aufgewertet In dem zum Beispiel, das fällt mir sehr auf, immer wieder gesagt wird, in Dresden waren es also vor 5 Wochen vielleicht 8.000 Leute, dann waren es 12, dann waren es 17, dann sind es 25.000. Da wird genau gezählt sozusagen, wie viele kommen jetzt. Und das macht ja neugierig. Das gibt ein Sog, in dem immer wieder gemeldet wird, obla, das wächst unheimlich an. Ja? Und damit wertet man auch diese Bewegung unheimlich auf. Und der Hintergrund ist diese, wie Sie auch richtig gesagt haben, meiner Meinung nach, dieses diffuse Bedrohungsgefühl. Es könnte ja schlechter kommen und man weiß nicht, wo es hinläuft. Und da müssen wir uns positionieren. Mir hat zum Beispiel ein Pegida-Anhänger neulich gesagt, die Merkel haut die Pegida weg. So, die Pegida haut die Merkel weg, natürlich. Ja, und das ist die Vorstellung. Und die Merkel läuft jetzt in jede Moschee rein. Das sind diese primitivsten Vorstellungen, die da kursieren. Und die werden von diesen Stammtischbrüdern teilweise auch unheimlich gerne aufgegriffen, ist ja klar. Weil das sind einfache Erklärungsmuster, die da braucht man nicht nachzudenken. Und das finde ich, diese Unaufgeklärtheit der Massen durch, oder Desinformation auch durch die Medien, die greifen sie auch wieder geschickt auf. Ich behaupte, die Medien sind nicht einfach Lügenpresse, sondern sie machen eine Mischung von Wahrheit, Halbwahrheit und Lüge. Und die Pegida greift nur das auf aus Lügenpresse und vereinfacht damit wiederum den ganzen Zusammenhang. Also das Problem. Und ich denke, das Ganze hat auch noch die Dimension der internationalen der Globalisierung. Durch die Globalisierung haben wir ja eigentlich jeder in jedem Land, also die Großkonzerne sind alle international organisiert. Und wenn sich das Proletariat international verbünden würde und einigen würde, dann hätten die ausgewählt. Ja, und das muss verhindert werden. Dazu brauchen wir die Faschisten. Deswegen sind die Faschisten so scharf drauf, in diesen Pegida-Bewegungen die Führung zu haben. Und die AfD hängt mit drin, wissen wir ja auch. Und das finde ich, sollte man schon noch deutlicher herausstellen, was für Rolle diese Nazis spielen da auch. Ich versuche mal ein, zwei Punkte, dass wir zumindest mal in Frage zu stellen. Stammtisch viel, primitiv. Es gibt den Nationalismus vielleicht stammtischmäßig. Es gibt ihn aber auch als theoretisch ausgefeilte Theorie. Ich würde ihn nicht so sehr darauf unterstreichen, dass das primitive Menschen sind. Weil der Denkfehler ist bei denen, die nicht studiert haben und deswegen keine Bücher schreiben können, sondern ihren Fehler in kurzen Sätzen und vielleicht den Mut erst haben sie erst richtig, wenn sie 3 Bier drin haben und 5. Würde ich nicht sagen, das liegt daran, die sind unaufgeklärt. Das liegt darin, es war vorhin mehrfach die Frage gestellt worden, wie kommen sie auf Islam? Meine Antwort war, der Islam ist eigentlich für den Standpunkt relativ zufällig, so wie damals die Juden. Ziemlich zufällig. Entscheidend ist, dass sich die Menschen, die von denen ich die Rede war, die Primitiven, dass die Menschen sich ihr Schaden falsch erklären. Und zwar mit der Suche nach Schuldigen. Das kann man kurz machen, Saujud sagen oder islamischer, weiß ich was, mit Schimpfwörtern, das kann man aber auch in dicken Büchern ausarbeiten. Es gab Theoretiker, die haben sehr viele Argumente zusammengetragen, lauter falsche, elaboriert, wissenschaftlich und haben den Rassismus begründet. Entscheidend ist nicht, ob das elaboriert ist, ob das durchdacht ist, der Fehler. Entscheidend ist der falsche Ausgangspunkt, dass man sagt, mein Volk oder mein Europa. Auch da würde ich nicht groß drüber rechnen, ob jetzt Europa nach wie vor aus 27 Feind- oder eifersüchtig konkurrierenden Staaten besteht oder ob es schon sowas gibt wie Europa. Auch Deutschland, das kann man sagen, wo, besteht aus 16 Bundesländern, die, oder was ich weiß nicht, was sagen, Volksstämme und Regionen, die sich im Bedarfsfall auch mal hassen. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass sich Leute beziehen auf ihren Staat oder ihr staatliches Gebilde, als das ist zuständig für mein Leben. Und wenn es schief geht, dann muss an dem Staat eine Schwäche sein. Wo kommt die her, die Schwäche? Sind die Leute korrupt? Dann wäre es die persönliche Verfehlung. Sind die Leute auslandshörig? Da ist schon die nationale Frage drin. Sind die Leute vielleicht sogar Ausländer oder ausländischstämmig? Verjudet, hat man da damals gesagt, in den 20er Jahren. Weil ein deutscher Außenminister jüdischen Glaubens war. Dann kommt man immer mehr fündig mit der Fragestellung, Verkehrte an den Hebeln der Macht. Aber der Grund, nach der Suche ist, die Weigerung, sich mal wirklich mit den Gründen auseinanderzusetzen, die einem das Leben so verhageln. Das ist der Grundfehler. Ihr sucht gar nicht nach dem Grund, sondern ihr sucht nach Schuldigen. Und deswegen nennt ihr euch Pegida. Ida, meine ich, ist Islam. Vielleicht, wenn die in 10 Jahren oder in 5 Jahren oder in 3 Jahren wieder wie sie verläuft, kann ja sein, andere Bewegungen sind auch so verlaufen, dann gibt es in 10 Jahren wieder eine andere nationalistische Bewegung, weil sie wieder denselben Fehler machen. Also Argumente gegen Pegida fällt zusammen mit Argumente gegen Nationalismus. Es ist ein Fehler, die Nation als seine Grundlage zu betrachten und den Staat als derjenige, der ein das Leben zu organisieren hat. Ja. Aber glauben Sie nicht, dass das Teil-und-Herrsche-Prinzip, das ja schon die alten Römer perfekt gehandhabt haben, wer? Dass das die Römer ist heute, umzuspalten, um die Leute auseinander zu dividieren und um damit die Herrschaft des kapitalistischen Systems aufrechtzuerhalten, dass das der eigentliche Hintergrund ist. Und da kann man natürlich tausende von Differenzierungen machen, weiß Gott, wie viele verschiedene Nuancen da feststellen. Das ist klar, dazu ist die Welt ja auch unheimlich kompliziert geworden. Und in dieser komplizierten Welt, wo es so schwierig ist, durchzublicken, wo man wirklich eine Theorie braucht, um einigermaßen sich sozusagen zurechtzufinden, das schaffen die meisten Leute so einfach nicht. Und deswegen haben die mit diesen einfachen Geschichten das so, es so leicht. Diese primitiven, einfachen Lösungen, die nichts anderes sind als eine positivistische Antwort auf irgendwas, was man halt sonst nicht erklären kann. Einfach irgendwas, egal ob es stehen hat oder nicht. Also ich habe den Referent so verstanden, dass die schon ihren Ausgangspunkt fertig sind mit ihrer Theorie. Wenn sie sich fragen, mir geht's nicht gut, warum? Weil ich ungerecht behandelt werde von meinem Staat. Und das sieht man daran, dass der die Ausländer hier reinlässt und denen einiges Geld zukommen lässt. Das wollte ich jetzt sagen, man braucht eine Theorie und die Leute, das ist denen so anstrengend, dass sie sich das annehmen. Die haben doch eine Theorie und die ist schon, naja, eben in dem ganzen Ausgangspunkt fertig, in dem Bewusstsein davon, ich bin hier ungerecht behandelt. Gerechtigkeit bräuchte es. Zwischen mir und zwischen meiner Verhandlung und den Ausländern gegenüber. Solange Ausländer immer noch mehr bezahlt werden, höher bezahlt werden als ein Dresdner, dann herrscht hier, ist hier einiges im Argen. So. Ja, aber da kurz einhaken. Gerechtigkeit ist Gefühl, ja, ähnlich wie die Religion auch. Aber die Theorie ist eine Erklärung. Und ich brauche, um meine Gerechtigkeit zu empfinden, sozusagen einigermaßen stimmig zu machen, brauche ich eine wissenschaftliche Theorie. Und die fehlt. Das ist das Problem. Wenn die Leute die hätten, dann würden sie das durchschauen. Die Empfindung, ungerecht behandelt zu werden, erfolgt ja aus dem Urteil im Kopf. Und das Urteil, wie jetzt gesagt worden ist, ist ja für die, dass sie sagen, da ist ein Ausländer, sagen die ja, wenn sie gut werden, ungerechtfertigterweise kriegen die Geld und wir als Deutsche, wir werden mit Hartz IV abgespeist. Und dann gibt es welche, die kriegen hier kostenlos alles. Da haben die ein Urteil im Kopf, das sind welche ungerechtfertigte Wirtschaftsflüchtlinge, Asylanten, Zigeuner aus Rumänien, Bulgarien, alles Leute, die nicht hergehören und die unberechtigterweise hier Geld empfangen. Und dann sagen die, ungerecht. Das Urteil ist für die erfolgt. So, und wenn dann jemand sagt, Pegida soll die merken, dann hat man schon wieder, was der Referent gesagt hat, das sind offensichtlich falsche Leute in der Regierung, die sowas zulassen. Da muss man jemand dafür sorgen, dass wieder Gerechtigkeit herstellt. Also müssen die da von oben weg. Das meine ich. Dagegen spricht doch das Argument, dass das unterkomplex abläuft. Also Sie meinten ja auch. Was heißt unterkomplex? Bitte? Was heißt unterkomplex? Ja, genau das, was es eben heißt. Also dass die Denkfiguren zu simpel sind. Ich meine, das ist ja auch offensichtlich ist, worauf Sie hinaus wollen. Ja, aber die Komplexität. Deshalb finde ich das schon nicht ganz egal. Also wie einfach oder wie nicht einfach oder wie elaboriert das inhaltlich gespeist wird. Dann nimm doch mal das Beispiel. Also falsch ist es beides, aber ich meine, es ist, glaube ich, nicht ganz egal, wie einfach oder nicht. Nimm doch mal zum Beispiel das Beispiel mit dem Abendland. Welcher Stammtischbruder hat jemals ans Abendland gedacht, wenn er sagt, mir geht's schlecht? Also unter am Studienrat kommt kein Mensch ans Abendland. Am Studienrat 8, 9, 10, 12 Semester Studium kommt niemand drauf, überhaupt sowas wie eine Gemeinsamkeit der europäischen Nationen als Abendland zu bezeichnen. Weiß ich nicht. Was soll das heißen, Abendland? Deutschland weiß man, es geht dann von da bis da sind die Grenzen. Da gibt es manche, die sagen, früher war es mal größer, haben sich können sich gut daran erinnern, da war es noch Schlesien dabei, also das vielleicht noch dazu. Das ist ein Gebilde, das ist historisch entstanden und da sagt man, das war Deutschland, da haben die sich bezogen. Ja, das muss man erweitern. Jetzt sagen sie, Abendland, die gleiche Theorie, wie Deutschland muss groß werden oder muss mächtig sein. Die gleiche Theorie, jetzt mit dem Bild Abendland. Das Abendlandbild hat er schon richtig darauf hingewiesen, wo hört das eigentlich auf? Das ist ja gar kein Staatsgebilde mit festen Grenzen. Da behaupten Sie, da gibt es irgendwie eine gemeinsame Kultur, die gegangen ist, einstmals von der heutigen Türkei, aber die ist ja dann vom Islam erobert worden, bis zu, ich weiß nicht wohin, Irland, im Westen. Überall war dieselbe christliche, abendländische Kultur. Von der haben die Menschen, die da rumlaufen in Leipzig und in Dresden, bestimmt ziemlich wenig Ahnung. Natürlich nicht. Brauchen sie auch gar nicht. Weil der Gedanke ist derselbe. Ob ich das mit abendländischen und dicken Wälzern, wo man das Abendland in seiner Geschichte darstellen kann, wie sie Intellektuelle hinkriegen, oder ob ich das mit dem Holzschnittsartig machen kann, aha, alle, die zu uns gehören, also alle Nicht-Islamen, das ist Abendland. Fertig ist die Theorie. Und die ist doch auch in den dicken Büchern nicht anders. Christlich-abendländisch heißt das ganze Wort. In Deutschland haben sie in jüngerer Zeit noch eingebaut, christlich-jüdisch-abendländisch. Das war nicht immer schon so. Ja, das ist das Dreisteste, das überhaupt gibt. Das ist ganz neu. Das ist ganz neu, weil sie gesagt haben, ja, wir haben die ausgeschlossen, wo sie dazugehören. Das war dann sehr katastrophal, vor allem für Deutschland. Nicht bloß für die Juden, auch für Deutschland. Also da machen sie das neue Wort ungetüm christlich-jüdisch-abendländische Kultur. Und merkt man, das ist doch der gleiche Gedanke, bloß halt von Intellektuellen ausgearbeitet als das Subjekt, auf das wir uns als Kollektiv beziehen, ist ein bisschen größer als bloß das kleine Deutschland. Genau genommen auch eine ziemlich imperialistische Idee. Alles das müsste eigentlich unter einer Fuchtel sein, dann wäre es richtig beieinander. Wollen wir nichts vormachen. Man kann auch einen europäischen Imperialismus fundieren auf, wir haben eine gemeinsame 2000-jährige Kultur und die wollen wir uns ja mal endlich zusammenschließen. Und es wird auch nicht ganz gemütlich für die Beteiligten. Nicht weniger gemütlich als der Zusammenschluss Deutschlands aus seinen verschiedenen 30, 40 Staaten, die es mal gegeben hat im Laufe der Zeit, nämlich durch Kriege. Also ich will bloß davor warnen zu glauben, dass die Verblasenheit der Idee Abendland, was besser sein könnte als die Stammtisch Schnitzereien und Klopfereien von denen, die, wie gesagt, nach dem 5. oder 10. Bier plötzlich anfangen, Deutschland, Deutschland über alles zu singen. Nee, das ist ja nicht. Ja? Also ich bin da schon mit einverstanden mit der Erklärung nationalistisches Denken, aber was mir so fehlt, was ist denn jetzt der Gegenbegriff dazu? Wie sollte es denn sein? Also wir haben ja bei unserer Kundgebung jetzt da Verständnis für Pegida oder internationale Solidarität. Darunter verstehe ich aber nicht eine Multikulti-Gesellschaft, sondern auch, dass man da kritisch an die verschiedenen Kulturen rangeht und das Fortschritte rausnimmt, das Reaktionäre weglässt. Und mir fällt da fällt ein, dieser Spruch von Kaiser Wilhelm nach dem Ersten Weltkrieg, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch ein Volk. Deutsche, ja. Und ja, und ich meine, was... was diese Pegida-Anhängern erfehlt, mit denen man diskutiert, ist ein Klassenbewusstsein. Also die sehen, die Nation ist ihr A und O. Heute haben sie Nachrichten gebracht, das fand ich wirklich unglaublich, dass 1% der Weltbevölkerung so viel besitzt wie die restlichen 99%. Das ist Wahnsinn, ne? Und das sind gerade die, wovon Sie auch gesprochen haben, die Banken und Konzerne, die gerettet wurden, ne, mit Staatsgeldern. Und das muss man eben sehen, das heißt für mich Klassenbewusstsein. Naja, wenn man sagt, denen fehlt das Klassenbewusstsein, dann muss man eigentlich sagen, warum. Das weiß ich nicht, für die Gründe interessieren. Ja, also, Klassenbewusstsein ist doch gar nichts anderes, als ja? zu wissen, woher kommt die, kommen die Gegensätze, unter denen man leidet, was ist der Grund dafür. Und dann muss man ja gar nicht groß aufpumpen und sagen, klasse, klasse, klasse und so weiter. Sondern muss man einfach sagen, diese Gegensätze müssen beseitigt werden. Und wer das Bewusstsein hat, meinetwegen sagt man dazu Klassenbewusstsein, wer das Bewusstsein hat, wer also dieses Wissen hat, besser gesagt, ja, der wird dann die Konsequenzen daraus ziehen. Also ich kann natürlich jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, statt nationalen Egoismus, internationale Solidarität, das hat einen Pferdefuß, einen Ziegenfuß, sagt man Pferdefuß, ja. Hat einen Pferdefuß, nämlich ich unterstelle die Fortdauer der Nationen. Also die Quelle der Gegensätze gegeneinander, die falschen, nationalen, und die falschen Gemeinsamkeiten innerhalb der Staaten. Wenn ich da sage, die, denke ich mal, weiter fortbestehen und sage, statt der Polemik, die die Nationen üblicherweise gegeneinander betreiben, theoretisch, und praktisch dann in Kriegen oder in wirtschaftlicher Konkurrenz betreiben, stattdessen machen wir lieber Gemeinsamkeit. Diese Gebilde sind nicht fähig zur Gemeinsamkeit. Das sind Gebilde in sich mit Gegensätzen und das sind Gebilde, die konkurrieren auf dem Weltmarkt um den Reichtum auf der Welt gegen andere. Da gibt es nichts mit Solidarität. Aber die Menschen. Man müsste auch hinzufügen, internationale Solidarität der Völker oder von unten oder oben sowas. Nein, das ist, wenn ich sage, die Völker, wer ist denn das Volk? Das Volk ist doch bloß das zufällig historisch geworden, historisch hergestellte Kollektiv, durch die Herrschaft hergestellte Kollektiv. Das ist doch gar nichts für sich. Damit sind gemeint die Massen der kleinen Leute, sagen wir so. Also die Völker, ich kenne zum Beispiel auch nicht furchtbar viele Leute in Sachsen und trotzdem soll ich angeblich dem gleichen Volk angehören. Ja und? Was kümmert mich das? Ich weiß was ganz anderes, aber ich weiß, dass das Gebilde Deutschland, dieser Staat, dass der in der Konkurrenz steht zu anderen und zu einer Politik in Europa macht, zu der möchte ich nicht sagen, lieber statt Konkurrenz Solidarität der europäischen Völker. Also es gibt ja so einen Begriff wie Völkerfreundschaft und da weiß jeder, was damit gemeint ist. Nicht die Merkel und der Hollande, da weiß jeder, was damit gemeint ist. So, ich finde das gut, diese Gegenüberstellung. Na, das ist aber, das hat also den Haken, dass man sich mit jemandem verbündet, mit dem man vielleicht einfach gar nicht einer Meinung ist. Wenn man Solidarität fordert, dann ist man gar nicht, dann ist gar kein Aufruf zum Austausch von Argumenten, dass man eventuell mal einer Meinung ist, was die Gründe für die eigene Not ist. Also, dass man sich tatsächlich mal nicht seine Lage schon von vornherein, seine materielle Notlage, in der man so steckt, die üblichen gleich übersetzt in ein verkehrt ungerecht behandelt sein. Ja, aber man feststellt, wir sitzen im gleichen Boot in der Hinsicht. kann man, nur dann kann man solidarisch sein. Aber dann kann man solidarisch sein. Aber doch eine Völkerfreundschaft, das ist doch ein Ding, unmögliches Unterfangen, dass Völker Freunde sind. Es sind die Völker Staaten, also die Menschen, die in Staaten wohnen, mit gegensätzlichen Interessen, Klasseninteressen, ökonomischen Interessen. Und jetzt sollen diese als Kollektive sich freundlich zueinander verhalten. Das geht doch gar nicht. Man muss doch sagen, das muss man mal, den Standpunkt muss man mal aufgeben, dass es Völker gibt, Staaten gibt. Das ist nicht was, was man abmildern kann. Damit muss man aufhören. Man kann sagen, Solidarität aller Unterdrückten. So. Und ich kann natürlich, und Freund kann man sowieso mit ganz wenigen Leuten sein, auch wenn in Zeiten von Facebook welche behaupten, sie haben 10.000 Freunde. Das sind Leute, die man kennt, die man schätzt. Und ob die Deutsche oder Fremde sind, also Ausländische, ist völlig gleichgültig. Selbst alle Deutschen haben wir gar nicht zum Freunden, weil es viel zu viel sind. Ich habe keine 80 Millionen Freunde. Niemand von uns hat 80 Millionen Freunde. Und die 80 Millionen Deutschen haben auch nicht die 60 Millionen Franzosen als Freunde. Bloß deswegen, weil die beiden Staaten sich dazu entschlossen haben, die Staaten entschlossen haben, wo sie bisher ihre Völker in Gegensätze gehetzt haben, in Kriege, die sollen sich jetzt gefälligst als Deutsche und Franzosen lieben. Das heißt, wir Staaten managen zusammen eine Doppelführungsmacht in Europa. Das ist ein imperialistisches Programm unter Überhöhung des Imperialismus dieses europäischen Gebildes. Keine gute Sache, es mögen sich endlich die Franzosen und die Deutschen, nachdem sie mindestens 20 Kriege gegeneinander geführt haben. Es klappt ja auch gar nicht, dieses Gebilde, weil der arme und reiche Länder, weil die reichen Länder die Armen auspowern. Das klappt auch gar nicht. Aber was ist denn Ihr positiver Gegenbegriff oder Vorstellung? Darauf kommt es doch schließlich an. Ich habe keine Gegenvorstellung, das sollen die Leute sich mal selber ausdenken, wie sie sich dann künftig organisieren. wenn sie bloß wieder einen neuen Post brauchen, dann brauchen sie keine Revolution machen. Das sollen die Leute sich selber ausdenken, wie sie künftig ihr Leben organisieren. Aber ich habe trotzdem eine Vorstellung, die ich da reintragen möchte. Kann ich mal kurz fragen, meinst du jetzt direkt, was man als Gegenüberstellung auf den Zettel schreiben könnte oder... Ja, verstehe ich das jetzt. Ja, aber es geht auch um eine positive Richtung einzutragen. Mhm. Und nicht schlecht zu machen. Ja. Vernünftige Organisation all der Sachen, die man gemeinsam organisieren muss, Wirtschaft vor allem. Und der Rest kann man dann freie Schnauze machen. Bitte? Den Rest kann man freie Schnauze machen, da muss man den Leuten keine Vorschrift machen. Man muss halt das organisieren, wo man andere braucht dazu. Es geht auch nicht um die Organisation, es geht erstmal darum, praktisch ein positives Gegenmodell. Ja, naja, vor allem muss man da gegen diejenigen kämpfen, die einen organisieren für andere Zwecke. Wir sind doch organisiert als Völker. Wir reden ja auch nicht über Organisieren, glaube ich. Ich glaube, wir reden erstmal von einer Vorstellung von letztendlich Freundschaft zwischen Menschen im Allgemeinen. Wie könnte man das formulieren? Ja, ich denke auch, das würde schon reichen, wenn man da so auf dieses menschliche Verständnis, auf diese menschliche Ebene kommt. Also ich denke, Menschen, die schon mal mit woanders gearbeitet haben oder die Montage waren und längere Zeit mit anderen zu tun haben, die wissen, dass woanders genauso Menschen sind, die ihre Probleme haben, denen es dadurch schlecht geht und die Krankheiten, was weiß ich, und die aber trotzdem ihr Leben, die glücklich sein wollen und so weiter, und dass es da ganz prima Kerne gibt, auch woanders, auch wenn sie eine andere Sprache sprechen. Und ich denke, die solche Erfahrungen gemacht haben, die kommen nicht auf solche absurden Ideen der Begründung, dass also ihre eigene Not mit Ausländern zu tun hat. Aber soweit sind wir eben noch nicht. Ne? Viele gucken, fahren eben wirklich nur irgendwo hin und was weiß ich, was sich da angucken und kommen wieder nach Hause, nach Deutschland und sind genauso dumm, muss ich mal sagen, darüber, über die Lebensweise dort, wo sie waren, wie vorher. Also liegt es gar nicht daran, dass man woanders hinfährt, sondern mit welchen Urteilen man woanders hinfährt. Ja. Ja. Wenn ich dann sage, in Italien, wo sind die Bratwürste? ein scheiß Volk, gibt es nicht mal gescheite Bratwürste, also wieder heim nach Thüringen, dann habe ich eben gar keinen anderen Standpunkt gehabt, als ich bin Mitglied eines Volks und das hat seine Besonderheit, in dem Fall in Form von Bratwürsten, und die allen anderen sind mir nicht, passen nicht zu mir. Da bildet sich der Mensch ein, er wäre durch und durch ein Bratwurstmensch, also ein Thüringer. Das sind Fiktionen, die die Menschen sich einbilden. Und von der Fiktion aus, die natürlich eine Fiktion ist in ihrem Kopf, die Wahrheit ist ja ganz andere. Sie sind ja gar nicht Thüringer Bratwurst-Fans. Sie sind in Thüringen ansässige Mitglieder eines Teils der Nation und werden dort benutzt und gebraucht und eingesetzt für die Mehrung des Reichtums anderer. Und das wird sich verfabelt und übersetzt in: Ich habe Besonderheit, eben Thüringer zu sein, oder ich in meiner sogenannten Stamm heißt dann die Franken, haben auch Bratwürste oder andere. Da wird es das übersetzt in: Wir sind welche von uns aus. Das stimmt doch gar nicht. Wir sind keine von uns aus. Wir sind Zusammengewürfelte und es gibt von unten her die Antwort auf das Zusammengewürfeltsein. Da wird uns entsprochen, unsere Besonderheit, da wird sie gefeiert. Und von dieser Feier der Besonderheit kommen wir zur Feindschaft mit anderen Völkern, mit anderen Besonderheiten. Oder aber, naja, sind zwar anders, aber auch in Ordnung, also gut, Respekt. Jederzeit aber lässt sich das auch wieder ummünzen und wenn man mal was hat gegen die fremden Nationen, dann hat man es immer schon gewusst, dass der Franzose eigentlich heimtückisch ist. Ich finde, es gibt beides, das Besondere und das Gemeinsame. Neulich habe ich in Weimar, war ich bei dem internationalen Neujahrsfest, was verherrlicht, die unterschiedlichen Tänze und Vorführungen zu sehen. Aber es gibt das Besondere und es gibt das Gemeinsame. Und gegenüber diesen nationalistisch eingestellten Menschen möchte ich sagen, hier hebt das Gemeinsame, stellt das im Mittelpunkt und nicht die Unterschiede. Wieso sollen dann die Unterschiede? Also das würde ja bedeuten, dass die Unterschiede prinzipiell erstmal schlecht sind. Ja. Ja, wenn das als schlecht angesehen wird. Warum würden Sie jetzt sagen, wenn ihr das schlecht findet, guckt doch einfach auf das, was gut ist? Bitte? Dann würden Sie jetzt sagen, wenn ihr das schlecht findet, guckt doch einfach auf das, was gut ist. Und dann, das nee, ist so wie er gerade gesagt hat, dass wir gemeinsam gibt es die Probleme mit Wohnungsnot in vielen Ländern und Arbeitsplatz finden und Umweltzerstörung, das meine ich, dass man sieht, wenn man die immer mehr, das ist so wirklich die Entwicklung. Aber dann guckt man ja immer noch auf, also dann guckt man ja immer noch auf die Ausländer. Man konzentriert sich darauf. Ich würde den Begriff Ausländer nicht gebrauchen, ich soll keine Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Ja, deswegen habe ich diese Kiste gemacht. Aber also eigentlich, also ich glaube, worum es geht, oder ist ja eben auch den Blick halt eben nicht zu denen, zu den Schuldigen, also Schuldigen gemacht werden oder als fungieren zu wenden, sondern zu gucken, also woher, ja, ich kann den Satz gerade nicht zu Ende bringen. Die können doch den Unterschied, die Staaten definieren doch, da habe ich es eben verstanden, und die Staaten definieren doch, was wer zum Volk gehört und wer nicht. Und dann denke ich, das Volk ganz von sich aus, sie wären eine Gemeinschaft und ist gar nicht, sie sind gar nicht das, was sie sind, eine Zwangsgemeinschaft, die vom Staat für sich deklariert wird, sondern sie sind eine naturwüchsige Gemeinschaft, die einiges gemeinsam hat, auf jeden Fall ein Kollektiv ist, was sich abgrenzt gegenüber den anderen. Und die anderen sind für sich eigentlich auch nur eine Zwangsgemeinschaft, aber eben nicht in deren Blick, sondern die anderen sind halt ein anderes Volk, naturmäßig. Und so kennen sie dann die Abgrenzung von sich zu denen. Aber erstmal, die Rede war, manches, dass die schon die ganze Identität an der Linken verkehrt. Dass sie welche wären, die von Natur aus irgendwie zusammengehören und ein gemeinsames wären. Sondern die sind dazu gemacht. Und das ist erstmal die Betonung, gesagt, die sind nicht Deutsche, weil sie diesen Deutsche, weil sie einen deutschen Pass bekommen haben und sich das nicht freiwillig ausgesucht haben. hätten oder sowas. Oder eine, das gibt es ja auch, das Bild gibt es ja auch einen Haufen Bilder. Dass man das angreifen muss, was die für eine Vorstellung von sich haben, was sie für ein Kollektiv wären. Dass man denen sagen muss, ihr seid nicht, ich finde, dass man angreifen muss, Rassismus heißt immer die Abwertung von anderen. Das muss man angreifen. Wir sind die Besten, wir sind das auserwählte Volk. Das muss man angreifen. Ja, das ist dann, ich glaube, jetzt wiederholen wir uns, ich habe vorhin gesagt, es gibt auch der Standpunkt wir, auch wenn man noch nicht gleich polemisch formuliert, hat einen Fehler. Weil man sich damit mit Angehörigen anderer ökonomischer Klassen zusammenschließt, ohne mal wirklich zu überlegen, worin besteht eigentlich unsere Gemeinsamkeit, echte und wirkliche Gemeinsamkeit, die uns zu gemeinsamen Zwecken bringt. Ist es nicht vielmehr so, dass da ein Verhältnis des Gegensatzes unterwegs ist in der Gesellschaft? Ein Verhältnis des Gegensatzes. Wenn Leute benutzt für, Sie haben doch vorhin selber gesagt, 1% des gesamten Weltvermögens ist so groß, 1% der Weltbevölkerung hat so viel Vermögen wie der ganze Rest der Welt zusammengenommen. Also die Hälfte aller Vermögens der Welt besitzt 1% der Weltbevölkerung. Das ist doch bloß, also das ist eine statistisch aufgeblähte Zahl, ist doch bloß also eine gewissermaßen Zungenblütenbezeichnung von, ja, Kapitalismus herrscht halt auf dieser Welt. Also ein Gegensatz, aber der Gegensatz heißt nicht 1% gegen 99, sondern innerhalb der 99 gibt es ja selber wieder welche, die mit Geschäften operieren, wo sie andere benutzen und denen einen Lohn dafür bezahlen, dass sie reicher werden. Also ich muss ja aufpassen, die anderen 99 sind doch noch lange nicht alle Schlucker oder Ausgebeutete. Da wird bloß in dem falschen Bild wird gesagt, so geht es so auf der Welt, ist doch unglaublich, ungerecht eigentlich schon wieder. Also ich will bloß davor warnen, dass man jetzt so sagt, welches Bild wäre eigentlich besser? Das war vorhin mal die Frage, welches Gegenbild ich hätte. Ich habe für diese Sorte Ökonomie kein Bild, Gegenbild anzubieten. Da passt kein Gegenbild drauf. Aber in der französischen Destruktion ist doch für mich. Hieß es zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Brüderlichkeit, die wurde auch nicht näher definiert, aber wenn man einigermaßen jetzt, soll ich sagen, als normaler Mensch lebt, dann erfährt man, weiß man, was Brüderlichkeit heißt. Brüderlichkeit von unten zumindest. Nicht Kumpanei oder was. Und ich finde es sehr beachtlich, in der alten Sowjetunion die Nationalitätenfrage zum Beispiel behandelt wurde. Wenn man das vergleicht mit heute, wo tausende von Widersprüchen, überall hunderte von Widersprüchen in Staaten da entstanden sind, wieder die Ukraine oder was. Und damals war es, sicher ging es nicht immer gerecht zu, das glaube ich schon, aber es gab sicher auch Widersprüche, aber nicht in der Form, sondern es haben sich die Staaten kollektiv sozusagen zusammengefunden zu einem gemeinsamen Ganzen. Lassen wir mal das Thema jetzt draußen, sonst haben wir noch mal eine Stunde über das Thema. Das glaube ich jetzt nicht, will ich jetzt auch sagen. Das mit zusammengefunden ist auch relativ zu nehmen. So auf Volleyball zusammengefunden war das nicht. Das war auch ein Staat, auch ein Zwangsklammer. Aber jetzt wurscht, darüber will ich jetzt nicht weiter reden. Denn wenn das Lob der Sowjetunion darin besteht, dass sie die Völker einerseits erhalten hat, sodass sie jetzt wieder übereinander herfallen, und andererseits dazu gebracht haben, solidarisch zu sein, dann muss da ein Wurm drin gewesen sein. Das kaum bricht die Gesamtklammer weg, weiß wieder jeder Usbeke, Ukrainer oder Russ. Und dann gehen die alten Feindseligkeiten wieder neu los. Da ist der Nationalismus nicht bekämpft worden, sondern er ist eingehegt worden. Und kaum ist die Hecke weg, wuchert alles wieder los. In Jugoslawien war es so, solange die gegen gemeinsamen Feind den Faschismus gekämpft haben, haben sie zusammengehalten, die verschiedenen Volksstämme. Stämme wurde nachher auch eine andere Politik gemacht. Wie gesagt, lassen wir mal das Thema Sowjetunion nicht draußen, das ist ein extra, wirklich ganz anderes Thema. Das ist eine andere Form der Organisation der Ökonomie und der Staatlichkeit, alles in Ordnung. Aber es ist kein gutes Gegenbild, wenn man jetzt sagt, haben wir denn ein Gegenbild gegenüber die Aufgelöstheit der Menschen in lauter Nationalitäten und Nationen? Da wäre die Sowjetunion ein besseres Bild. Nein, das ist Gemeinschaftlichkeit oder Einhegung der Gegensätze und ein Fortbestehen der Gegensätze. Das kann nicht die Lösung sein. Und zwar der falschen Gegensätze, der Gegensätze auf nationaler Ebene, nicht zwischen Klassen. Das war eine Rückwärtsentwicklung. Gut, es ist, machen wir vielleicht Schluss für heute. Es ist ein Termin in nächste Woche, 27. Nächste Woche. Am 27. da kann man auch noch Fragen von heute oder von dem Thema noch besprechen. Ansonsten ist darüber noch was anzukündigen, an nächster Veranstaltung noch nicht. Ne? Nein, alle zwei Wochen gibt es dann dort eine Veranstaltung. Gut. Themen werden dann. Und es wird auf der Website pgblogspot.de angekündigt. Aber ist das auf jeden Fall Schluss? Ich hätte nur eine Frage noch gehabt. Ja. Also wie ist denn jetzt das Verhältnis eigentlich von Staat und Pegida? Das ist ja nicht auch interessiert, also oder Herrschaft und Pegida, weil es wurde ja vorhin angesprochen, einerseits erst wurden sie abgecancelt, also die Faschisten, die nicht zu dem guten Nationalismus gehören, jetzt werden sie aber teilweise integriert ins nationale Programm. Das Verhältnis würde mich interessieren, dass man da vielleicht nochmal vielleicht kurz bestimmen könnte, wie da die Konkurrenz oder auch die Zusammenarbeit mit den nationalistischen Bereichen dann ist, Staat und Pegida. Weil dass man sie jetzt Nationalisten kritisieren muss, das haben wir jetzt schon festgestellt, aber wie ist dann das Verhältnis zum Staat? Ja, das war ja auch die Frage, die ich vorhin nochmal wiederholt habe von der Einladung. Zuerst werden die über die Pegida von den regierenden Parteien und auch von den auch nicht regierenden Parteien, also von den Parteien, ins Abseits gestellt. Hier tut sich, ist es, wie heißt das immer, rechtspopulistisch. Vielleicht sogar narzisstisch beeinflusst. Ich habe jetzt heute auf dem Herweg von im Zug im ICE, da liegt die Bildzeitung aus, da steht drin, die Baggi da, das ist die bayerische Bewegung gegen die Islamisierung des Abendlandes. In der Bagida hat die Bildzeitung nachgewiesen, sind alle führenden Ex-NPDler. Gut. So war die ursprüngliche Diffamierung auch der Leipziger bzw. Dresdner Pegida. Die sind Narzissten. Ja, dann werden sie von Woche zu Woche größer und dann schwingt das Pendlerin um. Es wird gesagt, ja, da sind welche, die sind verführt. Das kann nicht sein, dass in Dresden 17.000 bisher ehrliche Bevölkerungsteile von Dresden allen Ernstes Nationalisten oder Nationalsozialisten oder Nazis sind. Das sind Leute, die rennen hinter einem Rattenfänger her. Ein verdächtiges Bild. Rattenfänger. Wer läuft hinter Rattenfängern her? Erstens normalerweise die Ratten. Zweitens im Märchen durch entsprechende Veranstaltung des Rattenfängers, Kinder. Ratten und Kinder haben dort das Gemeinsame an sich, das sind jedenfalls beides, die Tiere und die Kinder, welche mit nicht voll ausgebildetem oder gar nicht vorhandenem Verstand. Die schauen sich die Leute an, als eigentlich können doch die uns hinterher zu laufen, sind es welche, die dort kürzlich, dass sie uns hinterherlaufen, der CDU, der SPD und so weiter, vor allem der CDU. Das sind Leute, die laufen falschen Leuten nach und geben sie mit dem Bild der Rattenfänger gleich zu, als was sie die Leute betrachten, als Material ihrer Politik. Bei den Wahlen als Stimmvieh und bei dem sonstigen Leben als welche, die setzt man ein. Die haben mit Pflicht zu tun. Eine sehr verräterische Art, darüber zu reden. Aber wenn es nun mal sich dazu entwickelt, dass immer mehr gegen Ihr Nationalismus, den Sie bisher immer auf die CDU und auf die SPD oder in Ostdeutschland sogar auf die Linkspartei zum Teil angewendet haben, wenn der jetzt sich abgezogen wird von den Parteien, dann müssen wir was tun. Dann war ein Übergang zu, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht haben wir wirklich was versäumt beim Umgang mit Flüchtlingen. Jetzt wird überhaupt nicht mehr darüber geredet, wie wird denn eigentlich mit Flüchtlingen in Deutschland umgegangen? Nicht sanft übrigens. Von wegen, das ist ein Land des Glücks, wenn man nach Deutschland reinkommt. Bis man schon mal herkommt übers Mittelmeer und dann durch mehrere europäische Länder sich durchschlagen muss, und wenn man dann angekommen ist und durch die Mühle der Überprüfung geht, ob man gute Gründe hat dafür. Also sagen Sie, dann haben wir unser Volk uns darüber kritisiert, da lässt sich nachlegen. Da müssen wir eben das Ausländerrecht verschärfen. Dann kommt eben, hat die CSU gesagt, der CSU-Ministerpräsident von Bayern, dann kommt eben, der Innenminister, dann hat der Innenminister gesagt, dann kommt eben künftig in jede Kommission, wo die Leute sich anmelden müssen und ausgefragt werden, wie geht es euch denn und wann kommt ihr zu uns her? Gleich einer hin, der bevollmächtigt ist, ist sofort, Stempel drauf, zurück. Die entnehmen dem Protest etwas, mit dem sie selber umgehen, nämlich sie wollen Herren dessen sein, wer zu ihrem Volk gehört. Und wenn das Volk sagt, ihr lasst zu viel rein, na, da können wir noch lang genau das machen, was das Volk will. Wir definieren, wer zum deutschen Volk gehört, und alle anderen fliegen postwendend raus. Zufrieden, Dresden? Oder braucht es noch mehr? Also der Umgang mit den Protestlern zeigt, was für Verhältnis der Staat zu seinem Volk hat. Es ist ein Material. Materiell im Sinne von arbeitsmäßig, materiell im Sinne von meinetwegen dann auch für alle möglichen sonstigen Dienste und geistig treu den etablierten Parteien. Bevor da was anbrennt, muss man alles machen dafür, dass die Leute geistig dabei bleiben. Geistig Untertanen bleiben, können wir mal sagen, obwohl in der Demokratie die Leute gar nicht Untertanen sind in dem Sinn, wie früher. Sie sind ja nicht Untertanen eines Königs, sondern sie sind Leute, die die Freiheit haben, sich welche auszusuchen, nicht Könige, sondern Politiker. Aber die müssen sich die richtigen aussuchen, diejenigen, die zu unserem CDU, SPD, FDP, nicht mehr so sehr Staat, dazu passen. Grüne. Also, das ist eine Konkurrenz, die passt nicht, die wird eliminiert, bekämpft. Erst durch Diffamierung, dann durch entsprechende Behandlung des Problems, von was die anmelden. Und zugleich nimmt die Regierung dieser Sorte Protest auch, das sind wirklich sehr treue Bürger. Der Nationalismus passt doch zu uns. Er muss bloß davor gehindert werden, aus seiner Unzufriedenheit mit unserer Regierungstätigkeit einen Nationalismus zu machen, der gegen unsere Regierung, gegen die regierenden Parteien geht. Aber Nationalismus für Deutschland oder für Europa als supranationales Gebilde, prächtig, wunderbar. Und wenn die dann sagen, wir sind das Volk, dann sagt der Staat, genau, ihr seid unser Volk, aber jetzt müsst ihr auch bleiben. Ja. Und zwar die Westdeutschen sind ja die nicht links sind, also die werden ja auch ausgemerzt oder abgeschoben, die Linken. Ich würde das immer noch hinzufügen, weil zum nationalistischen Denken kommt noch das antikommunistische Denken dazu. Naja, das ist nur so sehr, weil es gibt ja kaum mehr Kommunisten. Das Denken, sage ich jetzt mal. Und diese Äußerungen in der Richtung gibt es auch von Pegida, Leuten, ne, gegen die Linken. Er hasst auch die Linken. Bist du zufrieden mit der Antwort? Ja. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Danke.